richtig aufgezeichnet wird, die Diskussion, aber nicht schon wieder eine ganz fiese Zuschreibung, nämlich, dass man als Dozent des Fach seines Doktortitels irgendwann nicht mehr gehängt wäre und deswegen gar kein Problem hat, wenn man sozusagen akustisch oder visuell festgehalten wird. Ich versuche das jetzt trotzdem auszublenden. Zum heutigen Vortrag, also dass ich jetzt zu spät gekommen bin, war eigentlich auch schon Teil der Performance, weil es ging mir darum, halt vielleicht von vornherein einige Klischees zu widerlegen. Weil zu spät bin ich gekommen, weil ich vergessen habe, eine neue Druckerpatrone zu kaufen und mein Drucker nicht funktionierte. Das heißt, dass jetzt irgendwie der Umgang und die Kompetenz von Männern und Technik irgendwie besonders irgendwie höher ist als der Umgang von Frauen und Technik, ist damit schon mal widerlegt. Und auch, dass man irgendwann lernt, sich besser zu organisieren, wenn man ein Studium hinter sich hat, auch. Gut, ich versuche das jetzt sozusagen dann einfach mein Skript vom mitgebrachten Laptop abzulesen. Es gibt ansonsten auch keine weitere Technik heute, weil ich habe gedacht, ein Vortrag zu Geschlecht und Technik, den sollte man jetzt nicht technisch überborden. Also das heißt, es gibt keine Visualisierung von irgendwelchen schönen queeren Cyborgs oder von, wenn man das erwarten würde, jetzt bei Körpertechnologien, es gibt auch keine Bilder aus dem Kamasutra 4.0. Für solche Sachen ist das Internet da, da kann man das nachrecherchieren. Es gibt jetzt einfach nur sozusagen eine ganz konservative Technik, nämlich gesprochene Worte. Gut, ich möchte meinen Vortrag, bevor jetzt zu weit in die etwas voraussetzungsreicheren Sprachwelten und Konzepte poststrukturalistischer und neomarxistischer Ansätze und Analyseraster abhebt, mit einem sehr konkreten Beispiel beginnen, das Sie vielleicht alle im Hinterkopf behalten sollten, denn viele der nachhaltigen Formen verschiedener historischer Beispiele und analytischer Metareflexionen verhandelten Grundprobleme lassen sich eigentlich auf dieses ganz einfache Beispiel zurückbeziehen, das paradigmatisch zeigt, dass und warum in modernen kapitalistischen Gesellschaften die Wirkung von Technologien auf die Geschlechterverhältnisse nie eindeutig nur emanzipatorisch und nie eindeutig nur herrschaftsreproduzierend sind. Und gleichzeitig zeigt das Beispiel, glaube ich, auch deutlich, warum ein dominanter Strang der bisherigen Geschlechter- und Technikdiskurse, der immer sozusagen zwischen den extremen Polen von Technik als Befreiungsutopie auf der einen Seite und einem eher fatalistisch gefassten Technikverständnis, wo Technikgeschichte eigentlich sozusagen nur eine in einem bestimmtes Narrativ gefasste Herrschafts- und Repressionsgeschichte ist, also ein bisheriger Technikdiskurs, der zwischen diesen Extrempolen hin und her pendelt, stellt, glaube ich, eher ein Hindernis dar, wenn man solche Phänomene verstehen will, wie das, an dem ich jetzt gleich einleitend die Probleme des Verhältnisses von Technik und Geschlecht und von Technik und Befreiung oder Technik und Herrschaft kurz veranschaulichen will. Das einleitende Beispiel kennen Sie alle. Es geht um den Durchbruch im Bereich hormoneller Verhütungstechniken, den in den 1960er Jahren die Antibabypille markiert hat, und um einige Verlaufsmuster der sogenannten sexuellen Revolution in den 1960er und 70er Jahren. Gerade in diesem Bereich ist es so, dass wir eine sehr dominante Deutung haben, die der Antibabypille eine wesentlich emanzipatorische oder befreiende Wirkung für die lebensweltliche alltägliche Situation und Stellung von Frauen in der westlichen Gesellschaft zusprach. Und nicht selten finden wir auch eine ganz massiv technikdeterministische Interpretation. Also deterministisch, weil alle gesellschaftlichen Umwälzungen im Zuge der zweiten Welle von Frauenbewegungen ab den 1960er Jahren etwa dann ganz wesentlich auf die Pille und andere Durchbrüche in der technologischen Reproduktionskontrolle zurückgeführt werden. In diesem Narrativ gab das dann auch gleich sogenannte Zeitalter der Pille, den Frauen das erste Mal in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, das Joch der Fortpflanzung abzuwerfen und befreite sie damit aus den bisher daran geknüpften Abhängigkeits- und Bindungsverhältnissen in traditionellen Familienformen. Das ermöglichte ihnen dann, so geht die Geschichte weiter, auch erstmals die Entscheidung für eine kontinuierliche Lohnarbeitsbiografie und zusammen mit den Durchbrüchen in der Haushaltstechnologie, die den Frauen viel, viel freie Zeit schenkten, führte das zu weiteren Forderungen nach angemesseneren Rechten und Bildungschancen. Die Frauenemanzipationsbewegungen verdankten sich dann sozusagen kurz gesagt ganz wesentlich den Techniken, die kluge und selbstlose Wissenschaftler, Ärzte und Unternehmer den Frauen geschenkt hatten. Nun stimmt der hier implizit mitverbreitete Mythos, dass Frauen in allen vorindustriellen Gesellschaften dazu verdammt gewesen wären, sozusagen Opfer ihrer eigenen Fruchtbarkeit zu werden, ebenso wenig wie der komplementäre Mythos, dass das Schlucken dieser Zauberpille in den 1960er Jahren die jungen Frauen nicht nur von der Last der Fortpflanzung, sondern gleich auch noch aus überkommenen Familien- und Partnerschaftsformen befreit hätte. Einerseits ist es ja zunächst einmal so, dass es in allen bekannten Gesellschaften seit dem Altertum sehr vielfältige Techniken der Fruchtbarkeitskontrolle gegeben hat. Also man wusste schon sehr früh, dass zum Beispiel Akaziensaft oder bestimmte Öle halt als wirksame Spermizide, also Spermienabtöter, fungieren können. Das weiß man alles seit dem Altertum. Es gibt verschiedene andere Techniken, die halt einfach was mit Kalendermethoden, wie wir das heute nennen, zu tun haben und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen alles nicht neu. Das heißt, solange wir eigentlich menschliche Kulturen haben, haben wir auch irgendwelche Formen von Reproduktionskontrolle. Und andererseits war es zunächst auch so, was dieses übliche Narrativ über die Wirkung der Pille meistens total ausblendet, dass die Zauberpille oder der Zugang zu dieser Zauberpille etwa in den USA erst nach einem Grundsatzurteil von 1972 auch unverheirateten Frauen ermöglicht wurde. Ja. Also das heißt, bis dahin hatten sie sozusagen legitimen Zugang zur hormonellen Verhütungstechnik nur, wenn sie in einem ganz konventionellen, also in einer ganz konventionellen Ehe gelebt haben. Und beide Beispiele zeigen jetzt, glaube ich, sehr deutlich ein was, dass nämlich Fruchtbarkeits- und Reproduktionskontrolle immer sehr viel eher eine Frage der gesellschaftlichen und politischen Akzeptabilität gewesen ist und nicht unbedingt primär eine Frage der Technik oder der Medizin. Diese Frage der allgemeinen gesellschaftlichen Akzeptanz ist wiederum verbunden mit ganz bestimmten Produktions-, Reproduktions- und Herrschaftsverhältnissen, in denen sich erst entscheidet, ob überhaupt eine neue Technik gesucht wird und ob und in welcher Form sie sich irgendwie durchsetzen kann. Was meine ich damit? Ich bleibe bei der Pille. Bei der Pille stellt sich zum Beispiel die Frage, warum es, nachdem der Innsbrucker Physiologe Ludwig Haberland schon 1921 ein Konzept der hormonellen oralen Kontrazeption publiziert hatte, erst in den 1950er Jahren in den USA dazu kam, dass es massive Investitionen im Pharmasektor zur Entwicklung eines entsprechenden vermarktungsfähigen Präparats gegeben hat, für das man dann offensichtlich in den 50er Jahren in den USA auch mit einer entsprechenden Nachfrage rechnete. Es geht hier um die Frage, dass sozusagen die Möglichkeit dieser Technik eigentlich schon sehr viel länger vorher vorlag. Und es kommt aber erst zu einem sehr viel verzögerten Zeitpunkt dazu, dass diese Technik auf einmal auch sozusagen eine massenhafte Wirklichkeit und eine vermarktbare Wirklichkeit wird. Und diese Verzögerung weist uns auf etwas hin, was wir auch immer wieder im Zusammenhang mit Technik und gesellschaftlichen Veränderungen finden, wenn wir genauer hingucken, dass nämlich die Durchsetzung und Verbreitung einer Technik nicht von der Technik abhängt, sondern von irgendwelchen anderen Faktoren. Also in diesem Fall müsste man sich dann, und das wäre ein eigener Vortrag, deswegen kürze ich das ab, ich sage nur, was man sich angucken müsste, man müsste sich dann angucken, was in den vorangegangenen 60 Jahren eigentlich passiert ist, insbesondere in den USA. Da wäre die Frage, was waren die geschlechtsspezifischen Umwälzungen in der Arbeitsteilung, in den Haushalts- und Familienformen, im gesellschaftlichen Status und in den Erwartungen, die irgendwie an die Rolle der Frau jenseits von Familie adressiert werden konnte, die es vorher im Zusammenhang mit dem Fordismus, mit dem Zweiten Weltkrieg und dem massiven Einrücken von Frauen in Wirtschaftssektoren, in denen sie bisher nicht tätig waren, zu tun hatten. Andererseits müsste man sich angucken, was war vorausgesetzt in der Veränderung der Sexualmoral oder der Sexualkultur. Und da wäre dann zum Beispiel interessant, sich mal die Wirkung des Kinsey-Reports in den USA genauer anzugucken, der mit den Veröffentlichungen 1948 und 1953, wo man das erste Mal gesehen hat, okay, das sind die statistisch normal verteilten Sexualpraktiken der Amerikaner, die deutlich von den normativen Mustern abweichen, dazu geführt hat, dass auf einmal irgendwie sehr viele Leute wahrgenommen haben, okay, vorehelicher Sex ist ja auch normal, Fremdgehen ist gar nicht so selten, Homosexualität ist gar nicht so selten und irgendwie viel weiter verbreitet. Das hatte eine massive Wirkung auf die Veränderung der Vorstellung von Sexualität in dieser Kultur. Und das wären alles Sachen, die vorausgesetzt werden, um zu verstehen, was die Pille jetzt auf einmal bewirkt haben soll. Wenngleich sich die Rolle der Verhütungstechnologie so betrachtet, ganz schlagartig von der Erklärungsgrundlage auf die eines mehr oder weniger marginalen Aspekts oder bestenfalls eines Katalysators von umfassenderen Wandlungsprozessen reduziert hätte, könnte es doch immerhin noch so erscheinen, dass es sich bei diesen Umwälzungen der Geschlechterverhältnisse und der Sexualkultur doch wenigstens wesentlich um eine rein emanzipatorische Umwälzung gehandelt hätte. Und dass die Pille, wenn nicht die Ursache, dann so doch wenigstens ein wichtiger Schrittmacher dieser eindeutigen Befreiungsbewegung gewesen wäre. Denn immerhin, und das spricht jetzt erstmal dafür, dass der Mythos zumindest in dieser Frage stimmt, immerhin ist es ja unstrittig, dass die hormonelle Fruchtbarkeitskontrolle und die weitgehende Trennung von Sexualität und biologischer Reproduktion mit der Pille für alle Beteiligten erheblich einfacher geworden ist. Also das ist nicht so umständlich, wenn man es nicht vergisst, ist es nicht so umständlich, es ist wesentlich unkomplizierter als andere Techniken. Und da könnte man sagen, okay, damit ist doch eindeutig die Chance für die freie sexuelle Entfaltung und Lusterfahrung für alle Beteiligten enorm gesteigert worden. Und den Frauen ist zugleich ein ganz einfaches Mittel zur vollständigen Selbstbestimmung und Selbstkontrolle über ihren eigenen Körper an die Hand gegeben worden. Das ist jetzt ja auch ein Narrativ, das wir häufig finden im Zusammenhang mit der Pille. Nun ist es so, dass sich die ganze Geschichte auch genau andersrum erzählen lässt. Und tatsächlich gibt es auch bestimmte Strömungen in feministischen Gegendiskursen, für die prominent zum Beispiel das in Deutschland relativ erfolgreiche Buch Die Muttermaschine von der Amerikanerin Gina Correa stand. Und hier fügen sich dann die Durchbrüche in der Verhütungs- und Reproduktionstechnologie in das Narrativ eines sehr, sehr langen Prozesses, in dem das Patriarchat bzw. eine inhärent patriarchale Technik den Frauen sukzessive die unmittelbare Kontrolle und den unmittelbaren Zugriff auf ihre biologische Reproduktion erzogen hätte. Statt ihnen die Kontrolle über den eigenen Körper zu schenken, wird ein ihnen weibliches Wissen über die Reproduktion und Reproduktionskontrolle durch die Anbindung an einen letztlich von den Frauen selbst nicht mehr kontrollierbaren technisch-industriellen Apparat verdrängt. Das kann man dann auch so deuten, dass es zu einem erheblichen Autonomie- und Machtverlust gekommen wäre. Und auch jenseits solcher reinen Repressionsnarrative, also solcher reinen Unterdrückungs- und Entmachtungsnarrative, die ja sicher auch wieder zu einseitig sind, ist es letztendlich doch so, dass die Frage sehr relevant ist, wessen und welche Lust, wessen und welche Sexualität im Zuge der sexuellen Revolution primär adressiert worden ist und befreit wurde und in welchen Geschlechterverhältnissen und Beziehungen sich dies einfügen konnte. Die Pille befördert und reproduziert hier erstmal eine spezifische Konstellation normal kodierter Heterosexualität. Mit normaler Heterosexualität meine ich erstmal ein Verhältnis, in der die Frau, da sie ja auch das Risiko der Schwangerschaft trägt, auch primär die Verantwortung für die Verhütung und das Risiko gesundheitlicher Nebenwirkungen zu tragen hat. Ist ja eigentlich, liegt das ja in der Logik der Sache. Und Mann sich dann entsprechend von jeder Verantwortung entlastet, seinen männlichen Lust- und Triebimpulsen hingeben kann und denen eben nachgeben kann. Gleichzeitig befördert die spezifische Form von Verhütung, die mit der hormonellen Verhütung verbunden ist, eine bestimmte Variante der als romantisch und normal kodierten Variante des Sexualakts, in dem, das ist dann eben auch wieder das klischeehafte und dann vielleicht auch mehr oder weniger habituell verinnerlichte und damit auch reale Bild, in dem der Mann lüstern, fordernd und ungehemmt auftritt, während die Frau sich fraglos und problemlos hingeben darf. Anders als die technisch ja jetzt auch nicht so voraussetzungsreiche Anwendung eines Kondoms zum Beispiel, unterstützt die Pille so ein ganz bestimmtes Modell einseitiger und keineswegs kooperativer Verantwortungszurechnung und fördert auch eine bestimmte Form von sogenannten spontanen und unkomplizierten Geschlechtsverkehr, der jetzt erstmal wesentlich unkompliziert und spontan ist, weil er beide Beteiligten vom Stress einer irgendwie Thematisierung, was man da jetzt gerade tut, oder vom Stress einer kommunikativen Aushandlung entlastet. Ne? Damit wiederum fügt sich jetzt die Pille auch in den Gesamtverlauf dessen, was man die sexuelle Revolution der 1960er und 1970er Jahre genannt hat. Und in diesem Gesamtverlauf wurde ja immer primär eine bestimmte Variante männlich-heterosexueller Lust adressiert und angereizt, die dann, wenn man genauer hinguckt, so neuartig und revolutionär auch nicht wirklich war. Also ne, damit ist jetzt gemeint, was dann sozusagen einfach in der Werbe- und Filmindustrie passiert, welche Bilder von Weiblichkeit und von weiblichen Körpern und welche Bilder von Männlichkeit und von männlichen Körpern da produziert werden, so betrachtet. Also sicherlich, man sieht mehr, aber was jetzt sozusagen gesellschaftlich daran das Revolutionäre sein sollte, was man dann sieht, ist nicht so ganz einleuchtend. Gut. Allerdings ist es jetzt auch nicht so einfach, dass sich die Pille oder die Verlaufsform der sexuellen Revolution mit der klassischen Cui Bono-Frage, also mit der Frage nach, wem hat es eigentlich genützt, beantworten ließe. Wie es einige feministische Diskurse suggerieren, die dann alles auf die davon eindeutig profitierenden Männer abwälzen wollen. Denn dass hinter dieser Entwicklung eine vermeintlich universelle und natürliche, ungezügelte und expansive männliche Triebstruktur stecken würde, oder sozusagen ein anthropologisch festgelegter männlicher Lust- und Begehrenskomplex, wird spätestens dadurch konterkariert, dass auch die Männer von den Zumutungen und Forderungen der Sexindustrie scheinbar zunehmend überfordert waren. Zumindest berichtet uns Ende der 1990er Jahre und Anfang der 2000er Jahre, auf einmal auch im deutschen Feuilleton, vor allem im Spiegel, gab es dann eine Reihe von Artikeln, die dann auch, wie das so ist, ne, wenn einer vorstürmt, müssen alle anderen das auch aufgreifen, die sich dann so wellenförmig ausbreitet, und auch auf einmal konnten sie überall einen Diskurs lesen, der alarmistisch von der grassierenden, vom grassierenden Verschwinden der leidenschaftlichen Sexualität oder so eine Schlagzeile vom sexuellen Lustverlust auch und gerade bei Männern berichtete. Denn, so hatten Sexualwissenschaftler festgestellt, dass auch die Männer und auch Männer in den besten Jahren nicht mehr genügend koitierten und masturbierten. Jedenfalls nicht so viel, wie es statistisch erfordert wäre, um einem bestimmten Bild von gesunder und normaler Sexualität zu entsprechen. Das sei an alle männlichen Kollegen hier, also das Problem besteht in der Sicht mancher Sexualtherapeuten immer noch, also ein bisschen anstrengend, damit das alles wieder gesund und normal wird für die Statistik. Gut. Jedenfalls nicht so viel, dass es dem entspräche, was statistisch normal und erfordert wäre, um einem bestimmten Bild von gesunder Sexualität zu entsprechen. Der Sexualpsychologe Gunther Schmid brachte das betrübt auf den Punkt, Zitat: In den 50er Jahren durften wir, 40 Jahre später wollen wir keinen Sex mehr haben. Jedenfalls nicht genügend für ein gesundes Sexualleben. Zurückgeführt wurde auch dies zunächst erstmal wieder auf die böse Technologie in diesem Fall nun, denn so die Deutung, die permanente Verfügbarkeit von Sexspielzeug und die leichte Zugänglichkeit von Cybersex und Pornografie oder auch die permanente Überflutung mit Sexualreizung in Werben und Filmen hätte die armen Männer abgestumpft und überfordert. Yvonne Bauer kommt in ihrer lesenswerten Studie Sexualität, Körper, Geschlecht, Befreiungsdiskurse und neue Technologien, auf die ich hier wenigstens mal hinweisen will, weil die für das Feld jetzt wirklich sehr interessant ist, übrigens zu einer ganz anderen Deutung, derselben Befunde. Was den auf ein bestimmtes Bild von männlicher Heterosexualität fixierten Sexualpsychologen und Therapeuten als bedenklicher Abfall in der sexuellen Leistungsprobe erscheint, deutet sie als ein egalitäreres, aushandlungsorientierteres, vielfältigeres und weniger genitalfixiertes Konstrukt von Lust, Körper und Begehrensform, das sich gerade sozusagen bei gebildeteren Männern und gebildeteren Frauen halt seit den 1990er Jahren zu entwickeln scheint. Das mag jetzt so sein, den Text kann man lesen, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das wieder so eindeutig positiv ist, aber das ist eine andere mögliche Deutung derselben Sache. Ich hingegen wollte jetzt mit diesem kleinen Beispielexkurs und damit, dass ich diesen Beispielexkurs ausgerechnet in diesem Beispiel habe auslaufen lassen, vorab etwas veranschaulichen. Und nämlich, dass sich eben der befreiende oder passive herrschaftsreproduzierende Charakter nicht eindeutig feststellen lässt in solchen Beispielen, er nicht eindeutig attribuieren lässt. Und wenn man versucht, das zu vereindeutigen, dann ist das meistens eine extreme Reduktion der Komplexität von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und ebenso wenig lässt sich in solchen Diskursen irgendwie im Hintergrund von einem natürlichen oder authentischen Wesen von Geschlecht und Begehren sprechen, das durch die Technik jetzt irgendwie entweder befreit oder unterdrückt würde. Das von heutigen Experten, wie dem erwähnten Schmidt, oft vorausgesetzte quantitäts-, leistungs- und wettbewerbsorientierte Bild von Normalsexualität ist selbst ein historisch sehr voraussetzungsreiches Produkt, das einen langen von Foucault und anderen untersuchten das eine lange von Foucault und anderen untersuchten Vorgeschichte erstmal hat. Und diese Vorgeschichte ist keine der reinen Repression, sondern immer auch eine der Anreizung und Einpflanzung von Begehrensformen, wie Foucault das genannt hat. Und richtig deutlich, richtig durchbrechend wird das eigentlich mit dem Sexualdiskurs der 1950er Jahre nochmal. Also um das mal beispielhaft zu veranschaulichen, wenn Sie den erwähnten Kinsey-Report sich angucken, dann ist relativ interessant, der hat natürlich einmal diese positive Wirkung, ne, dass sich die gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen verändern und langfristig dadurch auch nicht heteronormative Sexualpraktiken zum Beispiel sehr viel tolerabler geworden sind, ne, oder sehr viel weiter in der Gesellschaft toleriert wurden. Gleichzeitig finden Sie bei Kinsey sehr merkwürdige Vorstellungen, die einfach was mit diesem Leistungssteigerungsmotiv zu tun haben. Da lesen Sie zum Beispiel, dass selbst normale Säuglinge irgendwie, wenn man sie nur richtig manipuliert, zu bis zu 20 multiplen Orgasmen hintereinander fähig sein sollen. Und es gibt so ein bestimmtes Grundmotiv von Kinsey, wenn er sagt, sozusagen unsere Normalitätsvorstellungen sind falsch, dann ist sozusagen das Grundmotiv immer, das Normale wäre eigentlich immer mehr, immer vielfältiger, immer heterogener. Und das fügt sich ja ganz gut in so eine bestimmte Form von Sensation-Seeker-Mentalität ein, die moderne Subjekte heute generell auch in anderen Lebensbereichen aufweisen. Und diese Durchsetzung müsste man sich jetzt wieder angucken, ne? Diese Durchsetzung mit diesem Sexualität als Leistungssportmodell, will ich das jetzt mal abgekürzt nennen. Diese Durchsetzung müsste man sich wieder angucken im Zusammenhang zum Beispiel mit der Durchsetzung eines bestimmten Kapitalismusmodells, das um expansiven Massenkonsum zentriert ist und das entsprechend irgendwie Subjekte braucht, die irgendwie begehrlich auf ständig wechselnde Anreizstrukturen in allen möglichen Bereichen reagieren. Also sehr vereinfacht passt es wie die Faust aufs Auge in ein bestimmtes Subjektivierungsmodell, das anreizungsoffene Hochleistungsproduzenten und Hochleistungskonsumenten hervorbringen muss. Gut. Demgegenüber könnte man sagen, dass das von Yvonne Bauer entworfene Bild einer egalitären, aushandlungsorientierten, kommunikativeren, vielfältigeren und weniger genital fixierten Neukonstruktion von Lustkörpern und Begehrensformen vielleicht schon der Vorschein einer hoffentlich auch wesentlich entspannteren Sexualität sein könnte, wie sie vielleicht gut zu einer postkapitalistischen, Postleistungs- und Postwachstumsgesellschaft passen könnte, falls wir die noch erleben sollten. Auch dies würde aber, und das ist ein wesentliches Argument, dann wieder keine ursprüngliche und authentische Form der Sexualität sein, sondern nur ein Aspekt einer anderen Subjektivität, die sich als Produkt anderer gesellschaftlicher Verhältnisse und in der Konsequenz von anderen gesellschaftlichen Kämpfen herausbilden könnte und für solche gesellschaftlichen Umwälzungen von Geschlechterverhältnissen, Körperverhältnissen und Begehrensformen haben Technologien ganz fraglos auch von jeher eine wichtige Rolle gespielt. Im Folgenden wird es, nachdem ich so ein bisschen versucht habe, ein bestimmtes Bild der deterministischen Rolle von Technologien auszuräumen, im Wesentlichen darum gehen zu versuchen, ein bisschen zu bestimmen, wie funktioniert dieses deterministische Bild von Technologien in den bisherigen Debatten eigentlich, welche Scheuklappen setzt das dem Blick vielleicht auch auf und dann gleichzeitig zu versuchen, am Ende sozusagen eine alternative Möglichkeit der Frage nach dem Zusammenhang von Geschlecht und Technik zu akzentuieren. Gut, ich überspringen mal einen Teil. Ich muss jetzt noch was dazu sagen, das war jetzt sozusagen der beispielhafte Vorlauf, jetzt muss ich es mit Begriffsarbeit nerven, aber das ist, glaube ich, wichtig, damit nochmal deutlich akzentuiert wird, in welchem Sinn ich jetzt im Folgenden eigentlich die Begriffe von Geschlecht, Körper und Technik irgendwie selbst verwenden möchte. Weil es gibt immer noch einen anderen Sinn, in dem sie sozusagen in einem Diskurs verwendet werden, den ich eher analysiere und dem ich auch eher kritisch gegenüberstehe. Und damit man das auseinanderhalten kann, sollte ich jetzt nochmal eindeutig sagen, wo ich jetzt stehe in Bezug auf diese Fragen. Okay, zum Geschlecht erstmal als moderner Sozialwissenschaftler. Gehe ich natürlich nicht davon aus, dass Geschlecht irgendwas Natürliches ist oder dass es irgendein natürliches Substrat von Geschlecht gibt, sondern ich behandle Geschlecht als eine multifunktionale, omnipräsente und hochgradig naturalisierte soziale Unterscheidungskategorie. Das heißt, multifunktional ist Geschlecht einfach deswegen, weil es in sehr vielen Gesellschaften und insbesondere in unserer ein elementarer Klassifikationsbegriff ist, der für alle möglichen Klassifikationen sozusagen einen Anhaltspunkt bildet. Das ist übrigens nicht uninteressant, in der deutschen Etymologie von Geschlecht haben Sie diesen Aspekt tatsächlich noch mit drin, weil Geschlecht kommt im Deutschen von Slata und das meinte ursprünglich auch den Akt von etwas einer Kategorie zuschlagen. Andere Bedeutung von Slata ist Münzprägung. Das ist in gewisser Weise noch interessanter, weil da haben Sie in der Etymologie schon drin, dass sozusagen nicht nur etwas einer Kategorie zugeschlagen wird, sondern dass in der Praxis irgendwie mit diesem in der Kategorie zugeschlagen werden auch irgendwie eine Form von Prägevorgängen verbunden ist, die die Sachen dann wirklich anders aussehen lässt am Ende. Das Wesentliche in so einem Verständnis ist jetzt erstmal, dass die Klassifikation nicht einfach nur irgendwelche gegebenen Unterschiede verzeichnet, sondern sie auch durch aktive Praktiken des Unterscheidens überhaupt erst herstellt und verstärkt. Und das zeigt sich daran, dass zum Beispiel unsere Kultur ja gewohnt ist, nach einer mehr oder weniger eindeutigen organischen Ausprägung des Sozialdemorphismus zu suchen. Lange Zeit hatten wir ja auch, das ist heute inzwischen umstritten, aber lange Zeit hatten wir ja auch die Tendenz dazu, wenn das nicht eindeutig genug war, auch ohne den oder die Betroffene zu fragen, halt chirurgisch oder mit Hormontherapie nachzuhelfen, damit das auch biologisch eindeutig wurde. Und selbst wenn das nicht gemacht wird, muss man sich halt einfach angucken, dass das wesentliche Argument für Sozialwissenschaftler zu sagen, die Biologie sagt eigentlich überhaupt nichts, immer das ist, dass auch sozusagen die Normalverteilung von irgendwelchen sexuell attribuierten Merkmalen in der Gesellschaft normalerweise nicht distinkt ist. Also das heißt, wenn Sie sich Hormonspiegel angucken, wenn Sie sich irgendwie Körperbehaarung, Körpergröße angucken, dann haben Sie es mit zwei Normalverteilungskurven zu tun, die sich an den meisten Stellen überlappen würden, während wir halt immer dazu tendieren, das Ganze so zu behandeln und so zu vereindeutigen, als gäbe es halt den klaren Unterschied. Deswegen müssen sich Frauen auch tendenziell heute ganz Körper enttarnen, damit irgendwie das Bild der haarlosen Frau und des bärtigen Mannes, das ich heute auch mal bestätige, vielleicht wird dazu kommen, mich zu rasieren, damit das auch sozusagen allgemein visuell wiederhergestellt werden kann. Aber das ist sozusagen das wesentliche Argument hinter diesen soziologischen Blicken auf diese Sexualunterscheidung. Nicht, dass es überhaupt keine Unterschiede gäbe, sondern dass diese Unterschiede nicht distinkt und nicht klar sind. Also dass die viel zu amorph und uneindeutig sind, um irgendwie zu rechtfertigen, dass man genau von diesen zwei Menschentypen im Endeffekt ausgeht. Gut. Hochgradig naturalisiert heißt natürlich wieder, dass wir es gleichzeitig in der Thematisierung von Geschlecht fast immer mit einer Umkehrung von Ursache-Wirkungszusammenhängen zu tun haben. Also wir gehen dann davon aus, dass das, was letzten Endes das Produkt einer sozialen Konstruktionsarbeit und einer sozialen Einprägung ist, die Ursache wäre und irgendwo in der Natur begründet liegen soll. Gut, das zu meiner Position zu Geschlecht. Damit ist auch schon klar, dass ich irgendwie alle Attribuierungen, die jetzt Frauen ein wesentlich anderes Wissenschafts- oder Technikverständnis zusprechen, die es halt auch in bestimmten Varianten auch des feministischen Diskurses zum Beispiel gibt, dass ich die nicht besonders plausibel finde. Auch wenn ich die nachher kurz thematisieren werde. Zum Körper. Ebenso wie Geschlecht behandle ich als Sozialwissenschaftler auch den Körper natürlich grundsätzlich als eine soziale bzw. gesellschaftliche Immanenzform. Das heißt, in Differenz zu einer sehr, sehr langen philosophischen Tradition, aber auch zum intuitiven Alltagsverständnis, das die meisten Menschen irgendwie an ihren Körper heranzutragen gewohnt sind, gehe ich nicht davon aus, dass es irgendeinen präsozialen und prädiskursiven oder irgendwie unmittelbaren Zugang zu einem erlebbaren, authentischen Körpersubstrat geben würde. Klingt vielleicht erstmal kontraintuitiv, was ist damit gemeint? Man kann das ausgehend von der Frage entwickeln, die sich erstaunlicherweise erst in der modernen Philosophie Leute gestellt haben, zum Beispiel Wittgenstein oder Sartre, die Frage aufgeworfen haben, wie kann ich eigentlich wissen, dass irgendetwas mein Schmerz oder meine Lust ist? Oder noch kontraintuitiver, kann ich eigentlich über meine eigenen Zahnschmerzen mehr wissen und mehr aussagen, als über die Zahnschmerzen irgendeines anderen Menschen? Was wollen die mit dieser kontraintuitiven Frage? Das Wesentliche ist, um irgendwie auch nur zu erfahren und zu verarbeiten, ich habe Zahnschmerzen, brauche ich irgendein Konzept von dem, was eigentlich Schmerzen sind. Ich brauche irgendein Konzept von dem, was der anatomische Aufbau meines Körpers ist, was da wo ist, was wo wehtun könnte und so weiter und so fort. Und auch wenn die unmittelbare Erfahrung dann natürlich so ist, als wäre das sozusagen meine Erfahrung, genau mein Schmerz, ist es doch so, dass ich diese Erfahrung in dieser Form überhaupt nicht haben könnte, ohne bestimmte vorgeprägte Kategorien und letzten Endes sehr voraussetzungsreiche Konzepte, die in diesem unmittelbaren Erleben immer schon drin stecken. Um das jetzt nicht nur einfach zu behaupten, sondern wieder exemplarisch noch ein bisschen einsichtiger zu machen, ließe sich testweise zum Beispiel einfach fragen, wie viele der hier Anwesenden als Frauen klassifizierten Menschen im letzten Jahr mindestens einmal beim Gynäkologen waren oder bei der Gynäkologin. Und ich frage das jetzt nicht, keine Angst, aber man kann relativ sicher davon ausgehen, dass das eine überwiegende Mehrheit wäre. Wenn ich jetzt umgekehrt an die anwesenden Männer die Frage stellen würde, wie viele von ihnen im letzten Jahr beim Urologen waren, oder da sie ja alle auch noch ziemlich jung sind, wie viele überhaupt schon mal in ihrem Leben bei einem Urologen waren, dürfte das wahrscheinlich eine verschwindende Minderheit sein. Jetzt könnte man sich fragen, warum eigentlich? Es ist nämlich so, dass ja Männer jetzt nicht unbedingt ungefährdeter von irgendwelchen Krankheiten sind, die man auch durchaus sinnvoll mal präventiv untersuchen und erkennen könnte. Karzinome der Hoden und Nebenhoden gehören zu den aggressivsten und gerade bei jüngeren Menschen nur schwer heilbaren Krebserkrankungen, also mit so ziemlich der höchsten Mortalitätsrate. Auch Männer leiden unter hormonell bedingten Stimmungsschwankungen und häufig auch unter hormonell bedingten Gewichtsproblemen, sind von einer Vielzahl von sexuell übertragbaren Infektionen betroffen, leiden unter genetischen Dispositionen, die ihre Zeugungsfähigkeit und die Wahrscheinlichkeit von Erbkrankheiten betreffen, etc. pp. Jenseits aller Fragen nach der medizinischen Möglichkeit und oder Notwendigkeit hat sich aber der präventivmedizinische Ansatz in unserer Kultur sehr, sehr einseitig auf Frauen fokussiert. Und das heißt jetzt auch ein was, dass als weiblich klassifizierte Menschen spätestens ab der ersten Menstruation üblicherweise dazu angehalten sind, regelmäßige gynäkologische Kontrollen auf sich zu nehmen. Und das bringt, davon würden zumindest viele Menschen ausgehen, natürlich eine ganz andere Körpererfahrung mit sich. Weil was erfährt man damit? Man erfährt erstmal, dass das eigene Geschlecht, die eigene Sexualität irgendetwas ist, das in besonderem Maße kontrollbedürftig ist, das irgendwie besonders fragil und störanfällig ist, das eigentlich tendenziell immer schon pathologisch und therapiebedürftig ist, zumindest sehr viel krankheitsanfälliger als das andere. Und das hat dann natürlich auch wieder solche die bekannten sozialen Selbstbestätigungseffekte. Ne? Also das heißt, zum Beispiel unauffällig verlaufende Infektionskrankheiten wie Chlamydien werden halt meistens zuerst bei Frauen festgestellt, weil die regelmäßiger zu Kontrolluntersuchungen gehen. Die müssen dann wieder ihre möglichen Partner informieren. Das bestätigt auch wieder ein Bild, ne, dass sozusagen der weibliche Körper der tendenzielle Ansteckungsherd ist. Das ist natürlich Unsinn. Aber die Frage ist, worauf guckt man, wo wird was festgestellt, was wird thematisiert, in welcher Form. Ne? Ein ähnliches Phänomen finden Sie im Bereich der genetischen Untersuchung und sozusagen tendenziell in der ganzen Reproduktionsmedizin, wo man sich normalerweise auch immer zuerst auf den weiblichen Körper konzentriert und dann nachträglich wird sozusagen auch mal der Partner vielleicht in die genetische Beratungsstelle mit eingeladen. Aber Sie haben eben auch wieder genau diese Verteilung, was natürlich bei Erbkrankheiten, bei denen es immer statistisch um 50-50 Chancen geht und Verteilung, natürlich erst recht absoluter Unsinn ist. Das könnte man jetzt endlos weiter durchhecheln. Wenn man auf die Sache mal so schaut, verwundert es jedenfalls natürlich auch nicht, dass sozusagen die verbreiteten Körperbilder und Körperselbstwahrnehmungen bei Männern und Frauen anders ausgeprägt sind. In dem einen Fall eine ständige erhöhte Fremd- und Selbstachtsamkeit, in dem anderen Fall irgendwie ein Erleben, das zumindest bis ins höhere Erwachsenenalter üblicherweise so verläuft, dass der eigene Körper als was sehr viel Unkomplizierteres erlebt werden kann und einfach sozusagen als ungezwungenes Test- und Experimentierfeld sozusagen benutzt werden kann. Um solche Sachen geht es und da sehen Sie gleichzeitig auch schon wieder, wie eng sozusagen auch unmittelbare Körperverhältnisse und Selbstverhältnisse mit medizinischen und damit eben mit irgendwie technischen Diskursen und Praktiken verwoben sind. Damit ist auch schon klar, wie ich das mit der Technik so sehe. Körper, genauso wie Geschlecht, sind in diesem Sinne nie unmittelbare biologische Faktizitäten, sondern immer schon ein irgendwie sozial und gesellschaftlich geformtes Produkt. Und in jeder Kultur sind nun Technologien ein ganz wesentlicher Gegenstand und ein wesentliches Medium dieser Formung. Wenn ich sage, in jeder Kultur, ist auch schon klar, dass ich beim Begriff der Technik oder der Technologie nicht wie in der Moderne so oft üblich primär an materielle Artefakte wie Staubsauger, Küchengeräte, Werkzeuge, Mixer, Maschinen, Computer, Autos oder an bestimmte Verfahrenstechniken denke, etwa in der Chemie oder der Medizin, sondern ich würde gerade auch im hier interessierenden Problemkontext immer für einen sehr weiteren Technikbegriff plädieren, der wie das ursprüngliche griechische Wort der Technik die Bedeutung von Kunstfertigkeit oder Fähigkeit mit umfasst. Technik oder Technologie meint hier also immer und im selben Moment eine bestimmte Form des instrumentellen Wissens, eine bestimmte Form von zielgerichteten, planmäßigen und wiederholbaren Tätigkeiten und Praktiken, sowie eine bestimmte Form von zweckbestimmten Objekten, die entsprechenden Praktiken offenstehen oder die extra für diese Praktiken produziert wurden. Dabei würde ich den Akzent in der Definition aber weit stärker auf die Dimension des Wissens und der Praxisform legen, denn ohne ein Minimum an instrumentellem Know-how bleibt auch der beste Computer ein nutz- und sinnloser Haufen von Metall und Kunststoff, während es umgekehrt sehr effektive Techniken gibt, die weitgehend ohne materielles Substrat auskommen. Da könnte man zum Beispiel an den ganzen Bereich von sozialen Psychotechniken denken, also irgendwelche Empowerment-Techniken, wo es einfach um das Eintrainieren von Verhaltensmustern zum Beispiel geht. Ne? Mit Körpertechnologien meine ich dann nach dem eben Gesagten auch keineswegs nur irgendwelche modernen Formen der Medizin oder der Biotechnologie, sondern auch schon das, was Foucault zum Beispiel als antike Praktiken und Techniken des Selbst untersucht hat, also alles, was irgendwie von Gymnastik und Diätik bis zur Erotik geht. Und wie ich später noch herausarbeiten will, spielt auch in der Produktion eindeutig vergeschlechtlichter Körper und in ihrer Eingliederung und Verortung in bestimmte Vorstellungen von Normalität und Anormalität seit dem 19. Jahrhundert sozusagen der psycho- oder sozialtechnologische Ansatz, Sozialarbeit, individuelle Gruppentherapien, irgendwelche Zuschreibungspraktiken etc. Oder in der Moderne auch Kosmetik- und Wellnesspraktiken natürlich, eine viel, viel wichtigere Rolle als chirurgische oder hormonelle Vereindeutigung oder Umwandlung von biologischen Geschlechtsmerkmalen. Ne? Also ich will das Ganze so ein bisschen wegziehen von diesem Artefakt, Fetischismus, den man sehr, sehr häufig in Technikdiskursen, gerade auch in kritischen Technikdiskursen, antrifft. Wenngleich Techniken im Allgemeinen, Körpertechnologien im Besonderen, in diesem sehr weit gefassten Sinne ein konstitutiver Bestandteil jeder menschlichen Kultur sind und in der philosophischen Anthropologie, etwa bei Arnold Gehlen, dann auch sozusagen zur Konstitution des Menschen dazugehören, wo Technik als Organerweiterung und Organersatz immer irgendwelche Mängel kompensieren soll oder irgendwelche Unfestgelegtheiten der menschlichen Natur kompensieren soll. Auch wenn es dementsprechend so ist, dass man Technik jetzt als etwas allgemein Anthropologisches betrachten könnte, ist es natürlich so, dass die Relevanz und die gesellschaftliche Bedeutung und Wahrnehmbarkeit von Technik und Technologien in den letzten 200 Jahren ins Unerhörte gestiegen ist. Einfach insofern, das wissen Sie alle, die technischen Mittel der Zerstörbarkeit und zumindest der geplanten Gestaltbarkeit aller Aspekte des Lebens, von der mikroskopischen Dimension unseres Genoms bis zur makroskopischen Dimension des Weltklimas oder der Ökosphäre, inzwischen halt ein Bereich sind, der irgendwie durch technische Eingriffe durchdrungen, von technischen Eingriffen durchdrungen und geformt ist und ein Bereich ist, der halt immer wieder auch irgendwelche Planungsfantasien unterworfen ist. Also Planungsfantasien, weil technische Fantasien müssen ja nicht heißen, dass das funktioniert. Ne? Eingriffe in komplexe Systeme wie dem Genom oder dem Weltklima, was man ja gerne auch technisch noch mal korrigieren möchte, nachdem man es technisch versaut hatte, funktioniert leider nicht so planbar, wie sich das vielleicht ein bestimmtes naiv-mechanisches Technikverständnis vorstellt. Aber das Wesentliche ist, dass wir trotzdem Auswirkungen haben. Ne? Also dieses instrumentelle Handeln hat Auswirkungen, auch wenn es nur auf handlungsleitenden Fiktionen beruht, dass man die Sachen wirklich steuern könnte. Das heißt dann auch, dass in der Moderne die Entfremdungs- und Determinationserfahrungen, die irgendwie mit Technik verbunden sind, enorm gestiegen sind. Und dass sozusagen auch die Subjekte im Alltag sich immer weniger als prometheische Schöpfersubjekte erleben, die halt bewusst irgendwas technisch gestalten, sondern sich dann doch immer öfter als Objekte einer unverstandenen, sich irgendwie auto-evolutiv entwickelten Techniksphäre erleben. Und sei das nur, weil die computerbetriebenen, also die Standardbetriebssysteme auf ihrem Rechner sich so schnell umwandeln, dass sie sich gerade mal, also verstanden haben sie die Betriebssysteme ja eh nie, aber sie haben sich zumindest an die Ausnahmefehler langsam gewöhnt. Und in dem Moment müssen sie sich schon wieder an neue Systeme gewöhnen. Das ist so ein ganz alltägliches Beispiel, wo sich die meisten Menschen nicht mehr als Herrn über die Technik erleben. Und was Ähnliches hätte man natürlich auf den Körper bezogen wieder in dem Moment, wo man eigentlich immer schon mit der potenziellen Durchrechenbarkeit aller möglichen Risikoverteilungen konfrontiert ist, für Krebs, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, irgendwelche Fehler, die den Nachwuchs betreffen könnten. Und das Problem mit solchen Risiken, wenn die einmal durchgerechnet sind, ist ja, also jeder weiß, Statistik heißt im Individualfall so und so, nur es passiert oder es passiert nicht. Trotzdem, wenn man auf einmal diese erhöhte Zahl sieht, ne, ist es normalerweise so, dass Leute sich immer gezwungen fühlen, sich nachträglich irgendwie zu diesem Wissen wieder zu verhalten und dann nachträglich auch wieder irgendwelche Fremdheitserfahrungen zu haben, weil dieses Wissen ja eigentlich an sie herangetragen ist, sie unmittelbar betrifft, aber gleichzeitig eben nicht ihr eigenes intuitives Wissen ist, sondern irgendetwas, was von draußen kommt. Darum geht's. Also insofern ist es in der Moderne, wir müssen jetzt erstmal auch gar nicht verstehen, warum das passiert, gar nicht so ungewöhnlich, dass wir gewohnt sind, irgendwelche gesellschaftlichen Umwälzungen, einfach weil wir das Gefühl haben, wir haben sie selbst gar nicht in der Hand, irgendwie rückwirkend auf irgendwelche technischen Innovationen zurückzurechnen. Ne? Das wäre sozusagen das vorhin erwähnte Zeitalter der Pille, wäre dafür ein klassisches Beispiel. Also nur die ganzen vielfältigen gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse werden irgendwie auf dieses eine technische Phänomen, was es bedeuten könnte, verkürzt und zugerechnet. Und genauso sprechen wir ja vom Zeitalter der sogenannten industriellen Revolution, dann auch noch, um es besser zu fassieren, der ersten, zweiten und dritten industriellen Revolution. Wir sprechen vom Maschinen-, Fließband- oder Computerzeitalter. Und in den entsprechenden Sprachfiguren, das macht sie jetzt interessant, ist eigentlich nie ganz klar, ob die Technik jetzt nur als ein Medium und Mittel einer irgendwie gearteten Umgestaltung und Umwälzung der Gesellschaft eingeordnet wird oder ob sie in diesen Einordnungen wirklich als das Quasi-Subjekt dieser Umwälzung fungiert. Ne? Weil die Wahrnehmung dann eben ist, die Pille hat die sexuelle Revolution verursacht oder der Computer hat die Veränderung unserer Kommunikationsbeziehungen verursacht oder das Internet. Und damit haben sie sozusagen etwas, was dann auch in der Technikphilosophie sehr häufig als Umkehrung von Zweck-Mittel-Relation oder auch als Umkehrung von Subjekt-Objekt-Status beschrieben wird. Also dass Technik immer häufiger als eigentliches Subjekt oder Quasi-Subjekt historischer Prozesse erscheint. Gut. Solche Diskurse haben Sie jetzt sehr vielfältig und die haben Sie auch, Sie haben von der Dialektik der Aufklärung sicherlich schon mal gehört, es gibt sozusagen auch die viel mythologischere Variante des konservativen Technikdiskurses bei Heidegger, da ist die Technik dann eine Schickung des Geschicks, also irgendwie ein ganz schicksalhaftes Phänomen, dem man sich erst recht entfremdet und ausgeliefert erlebt. Solche Deutungen haben Sie sehr vielfältig und auch wenn Sie sie jetzt nicht im philosophischen Metadiskurs kennen, dann kennen Sie sie alle aus der Massenkultur, weil die Geschichte des Aufstands der Maschinen oder des Kampfs der Menschen mit den Maschinen ist ja von Metropolis bis zu den Terminator-Filmen oder bis zur Neufassung von der Fernsehserie Battlestar Galactica irgendwie eines der beliebtesten Sujets der Massenkultur. Das sind dann die entsprechenden Vorstellungswelten. Die diesen generellen Technikdiskurs prägenden Grundmotive bestimmen nun auch die um die Gestaltung und Umwandlung von Geschlechterverhältnissen zentrierten Diskurse. Ich habe die entsprechenden Diskursoppositionen im Vortragstitel erstmal mit den Begriffen Befreiungsutopie und Herrschaftsreproduktion charakterisiert, will im Folgenden aber etwas allgemeiner von technophilen bzw. technik-euphorischen Positionen sprechen, die auch ohne allzu ausgeprägte Utopie auskommen können und sie von Positionen unterscheiden, die ich technophob nennen würde. Und die können auch wiederum ohne ein ausdifferenziertes und ausgeführtes Herrschafts- und Repressionskonzept auskommen, sondern können auch irgendwie so ein uneindeutiges Unbehagen, ne, an dieser entfremdeten Stellung gegenüber der Technik oder was auch immer ausdrücken. Als technophil oder technik-euphorisch bezeichne ich jene Position, die veränderte technische Artefakte oder Praxisformen angesichts der durch sie eröffneten Möglichkeiten neuer Praxisformen jenseits vorangegangener Grenzen und Zwänge per se als Schritt auf dem vorgegebenen Weg einer gesellschaftlichen und individuellen Emanzipation ansehen, wobei im Grenzfall dann die Technik selbst das wesentliche Medium und Subjekt des Fortschritts wird, das den vergesellschafteten Subjekten im Idealfall sozusagen den Kampf um und die Arbeit an dieser Emanzipation weitgehend abnehmen soll. Das ist ja so ein ganz bestimmtes Motiv, auch im Marxismus zum Beispiel manchmal oder in bestimmten Strömungen des Marxismus. Das wäre Technik euphorisch. Die komplementäre Gegenposition, die ich technophob nenne, meint demgegenüber all jene Position, die jede Form instrumenteller Rationalität und Praxis prinzipiell mit einer Herrschafts- und Repressionstechnik schon identifizieren und die auch dann davon ausgehen, dass sozusagen dadurch die letzten Refugien der Natürlichkeit in irgendeinem Sinne unterjocht würden. Tendenziell haben sie solche Vorstellungen zum Beispiel auch, also tendenziell, nicht nur, zum Beispiel auch im Diskurs der Dialektik der Aufklärung, vor allen Dingen später bei Horkheimer, finden sie auch solche Formulierungen, dass Entfremdung ein Prozess wäre, der eigentlich mit dem Gebrauch von Werkzeugen angefangen hätte. Und dass sozusagen der erste Moment des sozusagen durch Werkzeugen vermittelten Kultur-Natur-Verhältnisses schon der Schritt in die Entfremdung und in die sozusagen in den fatalen Prozess gewesen wäre, in dem wir heute sind. Wenn man das Ganze so weit zurückverlegt, kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das dann, was wären dann die Alternativen? Ne? Das ist auch ein sehr praktisches Problem. Gut. Auch hier wird im Grenzfall dann die Technik selbst oder schon der Gebrauch von Werkzeugen zum Medium und Subjekt des gesellschaftlichen Wandels Nur, dass ihr in diesem Kontext dann diese Rolle nicht im Rahmen einer Heilsgeschichte, sondern im Rahmen einer Verfalls- oder Verhängnisgeschichte zugeschrieben wird. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, teilen in diesen Kurzdefinitionen jetzt beide Positionen mehr miteinander, als auf den ersten Blick offensichtlich wird. Beiden ist vor allen Dingen ein was gemeinsam, was wieder ein ausgeprägter Technikdeterminismus bzw. ein Technikfetischismus wäre. Technikdeterminismus, da das Vorhandensein einer Technik oder einer bestimmten technologischen Innovation automatisch bestimmte gesellschaftliche, soziale, politische und kulturelle Transformationen nach sich zu ziehen scheint. Technikfetischismus, da Technik oder die Technik, von der hier die Rede ist, einen ganz klassischen Fetischcharakter aufweist. Fetischismus meint immer ein Verhältnis, in dem vergesellschaftete Subjekte die soziale Macht oder die sozialen Ausbeutungs- und Kräfteverhältnisse, die ein Produkt und Moment ihrer gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnisse sind, in einer verdinglichten Form auf irgendeinen äußerlichen Gegenstand projizieren. Ja. Deswegen Fetischismus, weil es eben dieser Verdinglichungsprozess ist, und dann ist es auf einmal scheinbar das Ding, es ist die Technik, die die Herrschaft ausübt, und es ist nicht der Ausdruck bestimmter Verhältnisse, in dem Technik, wie es ja auf dem Flyer zum Beispiel so schön kurz gefasst ist, immer nur für die Warenproduktion benutzt und eingesetzt werden kann. Also das war ja immer ein Zitat auf dem Flyer, aber ich habe auch gesehen, fand ich sehr schön, dass das von drauf steht. Genau. Insofern Technophile und Technophobe dann letzten Endes von identischen Prämissen und Konzepten ausgehen und ihr scheinbarer Gegensatz sich nur auf der Ebene der normativen Bewertungen der Technik, entweder als Segen oder als Fluch, als wohlwollende und befreiende oder als maliziöse und unterdrückende Macht bewegt, handelt es sich um etwas, was Pierre Bourdieu im Anschluss an Gaston Bachelard sehr schön epistemologische Komplizen genannt hat. Gemeint sind damit bestimmte Diskursoppositionen, die irgendwie unsere Erkenntnis- und Wahrnehmungsmuster organisieren und die sich oberflächlich betrachtet jetzt in einem ganz, ganz tiefen Gegensatz befinden und sich deswegen normalerweise auch ganz, ganz heftig bekämpfen, die, wenn man aber genauer hinguckt, in einem Verhältnis von Einseitigkeit auf Gegenseitigkeit zueinander stehen und sich eigentlich die ganze Zeit, während sie sich gegenseitig negieren und streiten, unterschwellig wechselseitig unterstützen und bestätigen. In der gesellschaftlichen Praxis haben solche epistemologischen Komplizenschaften jetzt meistens irgendwelche ideologischen Funktionen. Das heißt, einfach gesagt, sie halten den Diskurs auf einer bestimmten Bahn, in der zwar irgendwelche verbalradikalen Positionen erstmal eingenommen und oder wieder bekämpft werden können, verhindern damit aber zugleich, dass bestimmte entscheidende Fragen, die Ansatzpunkt einer anderen, wirklich kritischen Wahrnehmung und eines wirklich kritischen Handelns sein können, überhaupt gar nicht erst formuliert werden. Ja, also das heißt, man streitet sich die ganze Zeit, man macht ganz tiefgründige Bemerkungen und hält die wirklich wesentlichen Fragen die ganze Zeit schön aus der Debatte raus. Faktisch ist es so, wenn Sie genauer hingucken, dass fast alle parteipolitischen Debatten und ganz, ganz sicher alle Talkshows, die Sie so verfolgen können, eigentlich immer auf solche epistemologischen Komplizenschaften beruhen. Was sich daran zeigt, dass dann auch bei jedem neuen Durchbruch in der Reproduktionsmedizin zum Beispiel, nach der hormonellen Verhütung kommt die In-vitro-Fertilisation, dann die Präimplantationsdiagnostik, inzwischen haben wir das Social Freezing und so weiter und so fort. Wenn Sie es jetzt mal genau angucken, sind alle Argumente und alle Debatten um diese jeweils neuen Techniken immer mit denselben Argumenten auf beiden Seiten geführt worden. Jedenfalls zu 99%. Es wird also immer so sein, dass auf der einen Seite jemand sitzt, meistens eine junge Frau oder ein junger intellektueller Mann, der oder die vertritt die dynamische und liberale Position und wird jetzt sagen, dass die Pille oder die In-vitro-Fertilisation oder das Social Freezing die soziale Gleichheit und die soziale Freiheit fördert und damit befürwortet werden muss, weil sie ja die individuellen Wahlmöglichkeiten der Anwenderinnen enorm erhöht und gleichzeitig die Ungleichheiten und Zufälligkeiten der ungerechten Natur irgendwie in eine bestimmte Richtung korrigieren kann und kompensieren kann. Die andere, meistens eher traditionell und konservativ besetzte Seite, wird hingegen betonen, dass dies einerseits ein weiterer Eingriff in die menschliche Natur ist und andererseits und zugleich ja ganz neue stillschweigende Zwänge auf die entsprechenden Subjekte auslöst und womöglich zum Beispiel auch eugenische Konsequenzen hat. Ne? Also sobald ich Präimplantationsdiagnostik betreibe, das ist dann die Vorstellung, dann bin ich automatisch schon bei dem, was tatsächlich in unserer Gesellschaft sehr, sehr vielfältig passiert, dass bestimmtes Leben halt selektiert wird, weil wer möchte schon ein Kind mit Trisomie 21 oder so, beziehungsweise radikaler gesprochen, man ist dabei, dass zumindest als Möglichkeit das gegeben ist, was in Indien oder China passiert, dass halt als weiblich diagnostizierte Föten statistisch überproportional abgetrieben oder nicht eingepflanzt werden, was dann dazu führt, dass man inzwischen dort massive Probleme mit einem radikalen Männerüberschuss schon hat, mit massiven sozialen Folgen gegeben. Ne? Das Problem ist jetzt, dass das in diesen Debatten dann eindeutig wieder auf die Technik zugeschrieben wird. Also als ob, sobald die Möglichkeit vorliegt, auch die gesellschaftliche Wirklichkeit oder der gesellschaftliche Zwang auf alle Individuen besteht, diese Möglichkeit zu nutzen. Und das mag vielleicht manchmal gar nicht so falsch sein, aber dann ist wieder die interessante Frage, wo kommt dieser Zwang eigentlich her? Also wo kommen bestimmte Bilder von Lebenswerten oder Lebensunwerten Leben eigentlich her, die diese Selektionsentscheidungen dann anregen? Und die liefert die Technik eigentlich wieder nicht mit. Ne? Dann müssten wir wieder fragen, was sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die dahinter stehen, dass diese Entscheidungen so getroffen werden und nicht anders. Gut. Die epistemologische Komplizenschaft lege jetzt in beiden Fällen in der Suggestion, dass die entsprechende Frage sich eben vor allen Dingen an den technischen Möglichkeiten und ihrer einfachen rechtlichen oder ethischen Regulierung entscheiden ließe. Ne? Dann sagt man halt entweder Verbot oder Zulassung, entweder Förderung oder Bindung an bestimmte Voraussetzungen und so weiter und so fort. Und jetzt wäre die These, dass die entscheidenden Fragen in solchen Debatten dann eigentlich immer im toten Winkel der Diskussion bleiben können. Und das wäre die Frage nach den dominanten Arbeitsorganisationsverhältnissen, nach den dominanten Familienverhältnissen, nach geschlechtsspezifischen Mustern von Arbeitsteilen, nach politischen Partizipations-, Verantwortungs- und Risikoverteilungen in einer Gesellschaft, nach den dominanten gesellschaftlichen Orientierungssystemen und Werthierarchien, etwa hinsichtlich von irgendwelchen Vorstellungen von Leistungsäquivalenz. Ne? Also warum kommt man eigentlich die Idee, Kinder inzwischen schon im Mutterbauch, selbst wenn man sie nicht genetisch optimiert, durch das Einspielen von Musik im Mutterbauch, was ja in bestimmten bürgerlichen Familien inzwischen verbreitet ist, weil das die Synapsenverknüpfung schon in der pränatalen Phase fördern soll. Also warum kommt man auf solche Ideen? Das ist nichts, was irgendwie mit dem Vorhandensein von Musiktechnik erklärt werden kann, sondern man muss sich dann fragen, was sind sozusagen die Vorstellungen von in unserer Gesellschaft, wie Subjektivität gestaltet und produziert werden soll. Oder es wäre die Frage, die gestellt werden müsste nach den Möglichkeiten zur biologischen Elternschaft, ob die wirklich so wichtig ist, um eine normale, gesunde und vollständige männliche oder weibliche Biografie zu führen. Kurz gefasst könnten die Fragen nach der konkreten Beschaffenheit der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, einschließlich der Geschlechterverhältnisse, in denen sich die emanzipatorischen und oder repressiven Wirkungen und Charakterzüge einer Technik erst entscheiden, könnten diese Fragen gar nicht mehr gestellt werden, wenn man sich darauf reduziert, immer zu sagen, Technik gut, Technik böse, Technik macht das nicht, ne, und deswegen verbieten oder zulassen. Ich will den nun folgenden Teil meines Vortrags so gestalten, dass ich ausgehend von einigen konkreten Debatten um Technik und Geschlecht die Wirkungsweisen und Denkbarrieren veranschauliche, die mit einigen epistemologischen Differenzierungsprinzipien und Gegensatzpaaren so in einigen wichtigen Diskursen verbunden waren. Deswegen, ich versuche jetzt schnell durchzukommen, weil ich habe dann letzten Endes nochmal festgestellt, auch man könnte jetzt endlose Beispiele erzählen, aber irgendwie wird es dann auch langweilig, weil man ja feststellt, je länger man sich mit diesem Zeug beschäftigt, dass tatsächlich immer wieder dasselbe erzählt wird, auf beiden Seiten. Und deswegen will ich es jetzt nur an einigen Beispielen veranschaulichen, was diese Gegensatzpaare sind. Um das zu verstehen, was da passiert, ist jetzt erstmal wichtig, noch ein was zu beachten. Es wird nie einfacher bei Sozialwissenschaftlern. Wir müssen nämlich beachten, dass die Art und Weise, wie unser Geschlechterdiskurs seit dem 16. Jahrhundert sich herausgebildet hat, in der westlichen Moderne, und die Art und Weise, wie unser Geschlechterdiskurs strukturiert ist, immer schon ganz, ganz eng verbunden war mit den begrifflichen Dichotomisierungen und Gegensatzpaaren, um die herum sich auch das moderne wissenschaftlich-technische Denken organisiert hat. Also tatsächlich haben sie sozusagen in der Organisation des modernen technisch-wissenschaftlichen Denkens und in der Organisation des Geschlechtsdimorphismus männlich-weiblich seit dem 16. Jahrhundert dieselben Diskursoppositionen die ganze Zeit. Was heißt das? Die generalisierte Unterscheidung von Kultur versus Natur, Subjekt versus Objekt, Geist versus Körper, Vernunft versus Emotion, mechanisch versus organisch, Produktion versus Reproduktion, aktiv versus passiv, ne, das sind so diese Gegensatzpaare, prägen den okzidentalen Wissenschafts- und Technikdiskurs und sind zugleich verschränkt mit einer parallelen Zuschreibung der entsprechenden Unterscheidung auf die zeitgleich sich herausbildende gegen ihn moderne Kultur der Dichotomie von Mann versus Frau, männlich versus weiblich. Der moderne Geschlechtsdimorphismus, in dem ich das vorhin versucht habe darzustellen, eine Vielzahl von keineswegs distinkten biologischen, sozialen, kulturellen Merkmalsausprägungen um diese übergeordnete Leitdifferenz herum organisiert wird, um diese zwei vermeintlich klar getrennten und zugleich komplementär aufeinander verwiesenen Menschentypen oder Menschenklassen. Dieser Geschlechtsdimorphismus arbeitet jetzt weitgehend mit identischen Unterscheidungen, wobei Kultur, Subjekt, Geist, Vernunft, mechanisch, aktiv, man könnte auch sagen, also das ist dann manchmal auch kalte Rationalität, warme Rationalität, solche Unterscheidungen finden sich dann auch sehr oft, eine klare männliche Zuordnung erhalten. Interessanterweise auch schon im technisch-wissenschaftlichen Diskurs. Ne? Demgegenüber erhalten Natur, Objekt, Körper, Emotion, organisch, passiv die weibliche Konnotation, werden also dem komplementären weiblichen Prinzip zugeschrieben. Das sehen Sie jetzt einmal schon, wenn Sie sich so angucken, wie das moderne Konzept der technischen Naturbeherrschung erstmals richtig ausformuliert und begründet wird, zum Beispiel bei Francis Bacon, in dem sie eigentlich immer sozusagen Geschlechtermythen und Geschlechtermetaphern haben, die um ein ganz bestimmtes Bild von männlich-weiblich herum organisiert sind. Und letzten Endes bestimmt Francis Bacon das Verhältnis der Naturwissenschaft und Technik zur Natur als ein Bild, das die ganze Zeit von Vergewaltigungs-, Unterwerfungs- und Befruchtungsmetaphern durchdrungen ist. Ne? Also der Wissenschaftler bestellt die Natur, damit die Natur sozusagen irgendetwas austrägt, was dann allgemein für die Menschheit nützlich und wichtig wird. Und die Natur widersetzt sich manchmal auch, aber sie muss eben so geformt werden durch das aktive Prinzip der Wissenschaft und Technik und so weiter und so fort. Relativ gut untersucht ist das Ganze auch für den Diskurs der Biomedizin im 18. und 19. Jahrhundert. Dort haben Sie auch so ein Bild, dass Wissenschaft und Medizin als Tätigkeiten ganz klar mit Geschlechtermetaphern die ganze Zeit in Verbindung bringt, wobei die Natur eindeutig als Frau bezeichnet wird, die in irgendeiner Form entschleiert, entkleidet und von der männlichen Wissenschaft penetriert werden muss. Dass so in den Diskursen um die produktive Durchdringung, Beherrschung und Kontrolle der Natur Wissenschaft und Technik die ganze Zeit eher männlich konnotiert sind, Natur demgegenüber explizit oder implizit die ganze Zeit mit weiblichen Metaphern beschrieben wird, erlaubt es dann zugleich, die geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungs-, Ausbeutungs- und Dominanzverhältnisse, die mit der modernen Trennung von Lohnarbeit und reproduktiven Tätigkeiten zum Beispiel einhergehen und sich in der Moderne eben überhaupt erst so vereindeutigen, wie wir das irgendwie dann immer zurückprojizieren, ne, als hätte es diese Trennung und Teilung in dieser Eindeutigkeit schon immer gegeben, dass genau diese modernen Teilungsprinzipien oder auch die Teilung von privat-öffentlich und so weiter und so fort aus dieser vermeintlichen naturnäheren, passiveren, emotionaleren und unbeherrschteren, aber dafür auch ganzheitlichen und organischen Wesenheit der Frau begründet sind, während umgekehrt halt auch die andere Stellung der Männer durch dieses aktive gestaltende, rational beherrschende Prinzip begründet wird. Ja, das ist sozusagen, es gibt eine Komplementarität, warum sich der Wissenschaftsdiskurs eigentlich von vornherein eignet, ein bestimmtes Geschlechterbild zu stützen und zu reproduzieren, einfach weil sie auch in denselben gesellschaftlichen Verhältnissen oder sich gleichzeitig mit der Entstehung derselben gesellschaftlichen Verhältnisse herausgebildet haben. Diese Legitimationsleistung ist historisch jetzt umso nötiger geworden, weil die beschleunigten Umwälzungen in Arbeitswelt, Konsumverhältnissen, Bildung und Politik die vermeintlich natürlichen Geschlechterverhältnisse seit dem 18. Jahrhundert meistens in demselben Moment schon wieder über den Haufen geschmissen haben und brüchig haben werden lassen, indem sie postuliert worden sind. Um das einem Beispiel festzumachen, sie haben in den 1820er bis 1850er Jahren ein massives Vordringen von weiblicher Lohnarbeitskraft in die Fabrikarbeit und auch eine Verdrängung von männlicher Lohnarbeitskraft, die sich letzten Endes auf hochqualifizierte Tätigkeiten, Maschinenmeister und so weiter und so fort zurückzieht. Sonst lässt man das die Frauen machen, weil sie einfach billiger sind. Ne? Und damit verbunden haben sie eine gravierende Erosion der proletarischen Geschlechter- und Familienverhältnisse. Das nimmt dann diese sogenannten Fabrikkommissionsberichte voll, weil man merkt auch, wenn die Frauen ab dem 12. Lebensjahr in der Maschine stehen und 12 Stunden arbeiten, ist auch die weibliche Körperausprägung nicht mehr so, wie man sich das für die englische Frau eigentlich vorstellt. Es gibt bestimmte Eigenschaften, die auch entwickeln, die jetzt nicht unbedingt weiblich attribuiert worden sind. Genau in dem Moment haben sie auf der einen Seite dann etwas, was anhebt. Sie haben auf der einen Seite den Verdrängungswettbewerb der männlichen Gewerkschafter gegen die weibliche Schmutzkonkurrenz. Ja. Auf der anderen Seite, weil es ja auch gravierende medizinische und biopolitische Probleme damit verbunden gibt, also die Kindersterblichkeit wird höher oder die Gebärfähigkeit bleibt überhaupt unterentwickelt. Davon sind die Kommissionsberichte aus der Zeit auch voll. Das größte Problem ist dann in Deutschland wie in England, dass das Soldatenmaß abnimmt, ne, dass man eben immer weniger Kinder hat, die für den Wehrdienst gezogen werden können. Also weil sie damit verbunden auch massive Probleme haben, zündet dann gleichzeitig so ab den 1850er Jahren auch ein Diskurs, in dem die biologische, medizinische, soziologische und psychologische Neubegründung einer eindeutigen Geschlechterdifferenz sozusagen produziert wird und wissenschaftlich begründet wird. Das funktioniert halt so einfach, weil die Wissenschaft so und so die ganze Zeit mit denselben Prinzipien arbeitet. Das wäre die These dabei. Dieser koevolutive Verlauf von Technik und Geschlechterdiskurs, in dem die Leitdifferenzen beider Diskurse sich wechselseitig geschützt und legitimiert haben, impliziert nun auch, dass nahezu alle Diskurse um die befreiende und oder unterdrückende Wirkung von Wissenschaft und Technik im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse in irgendeiner Form immer von den entsprechenden Präkonzeptionen geprägt und determiniert bleiben. Viele Debatten vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart bleiben so letztlich zwei Optionen verpflichtet, die sich mit nahezu zwingender Konsequenz aus der skizzierten Durchdringung von Technik und Geschlechterdiskurs ergeben haben. Entweder sehen sich Frauen oder, das möchte man der Korrektheit halber immer hinzuführen, andere qua Geschlechterdefinition definierte und diskriminierte Gruppen, zu einer nachholenden Aneignung jener positiv markierten Seite der Unterscheidung gezwungen, von der sie zuvor über Jahrhunderte systematisch ausgeschlossen und enteignet wurden. Hier geht es dann darum, die vormals den Männern vorbehaltene Seite von Kultur, Subjekt, Geist, Vernunft, Produktion, mechanisch, aktiv, nachträglich anzueignen und zu erobern. Technik und Wissenschaft erscheinen in diesem Kontext dann also primär als das Ziel, die Quelle und als das Medium einer Emanzipation. Tendenziell wird dabei dann der Technik selbst ein essentiell oder inhärent emanzipatorischer Charakter zugeschrieben, der allenfalls durch die bisherigen Eigentums- und Rechtsverhältnisse blockiert und pervertiert worden ist. Also konkret heißt das, das ist zum Beispiel eine Sache, die Sie bei Simone de Beauvoir in der Tendenz so ausgeführt finden. Ich breche es jetzt sehr, sehr stark runter. Die ganzen guten und schönen Sachen, die die volle Bestimmung von Menschlichkeit ausmachen, sind halt immer auf die männliche Seite sortiert worden. Das ist historisch kontingent, das hat auch historische Ursachen. Aber man begreift es jetzt im Wesentlichen so, dass es eigentlich das ist, von dem die Frauen bisher ausgeschlossen worden sind und was die Frauen sich jetzt erobern müssen. Also die Frauen müssen auch Menschen werden und leider sind die Menschen bisher die Männer gewesen. Das ist jetzt sehr runtergebrochen, sehr, sehr reduziert, aber das ist halt eine Denkoption, die sich daraus ergibt. Und dann kann man sagen, mit den ganzen Sachen dieser modernen Vorstellung von Subjektivität, von konstruktiver Selbstgestaltung, von Selbstermächtigung und so weiter und so fort, vom existenzialistischen Selbstentwurf, das ist eigentlich immer schon was Positives gewesen und was Gutes gewesen, nur sind die Rechts- und Eigentumsverhältnisse so gewesen, dass ein Teil der Menschheit nicht dahin durfte. Aber mit diesem Konzept gibt es sozusagen kein Problem. Das ist damit gemeint. Diese Position prägt jetzt weite Teile des Proletarischen und eben, wie gerade mit Simone de Beauvoir kurz eingeführt, auch des existenzialistischen Diskurses. Und letzten Endes können Sie diese Opposition auch noch im konstruktivistischen und radikal-konstruktivistischen Geschlechterdiskurs im Moment erkennen. Ne? Also, dass man eine bestimmte Vorstellung von Gestaltungsmacht und Subjektivität eigentlich immer mitführt und nur verallgemeinern will. Gut, dieser Position steht jetzt ebenfalls seit dem 19. Jahrhundert eine Position entgegen, die aus ähnlichen Prämissen ganz andere Konsequenzen gezogen hat. Aus der männlichen und patriarchalen Konjunktierung der neuzeitlichen Naturwissenschaft und der modernen Technik wurde hier der Schluss gezogen, Technik und Wissenschaft seien so stark von männlichen Vorurteilen und Herrschaftsprinzipien durchsetzt, dass sie durch eine genuin andersartige weibliche Wissenschaft und Technik ergänzt oder ersetzt werden müssten. Hier galt Naturwissenschaft und Technik dann als inhärent patriarchal und damit zugleich als in der Einseitigkeit, in der Naturwissenschaft und Technik sich bisher herausgebildet haben, als eindeutig negativ und destruktiv. Von den Debatten des 19. Jahrhunderts um Mutterschaft und weibliche Kultur oder Natur bis zum Ökofeminismus und Genozentrismus seit den 1980er Jahren folgte daraus dann die Forderung nach einer Alternativen von weiblichen Werten wie Mütterlichkeit, Fürsorge, Ganzheitlichkeit, Ausgewogenheit, getragenen, organischen, warmen Wissenschaft und Technik, die der mechanischen und kalten Ratio der männlichen Wissenschaft und Technik entgegengestellt werden sollte. Als epistemologische Komplizen erwiesen sich beide Positionen darin, dass sie die bisherigen Teilungsprinzipien des wissenschaftlich-technischen Weltbildes und seine impliziten oder expliziten Geschlechtermythen und Metaphern eigentlich immer akzeptieren und reproduzieren. Die einen, um eine bloß nachträgliche Eroberung und Aneignung der bisherigen männlichen Privilegien zu fordern, die anderen, um die bisher abgewertete Seite des epistemologischen Gegensatzpaares und ihre Zurechnung als weiblich einfach nur aufzuwerten. Also bisher hat man uns immer gesagt, Mutterschaft wäre was Minderwertiges und wir sagen jetzt einfach, Mutterschaft ist was Tolles und macht uns irgendwie aus und macht uns irgendwie zu was anderem und Besserem und dann ist alles in Butter. Ich neige manchmal wirklich ein bisschen zur Vereinfachung, aber das muss auch sein. Grundsätzlich lassen sich beide Positionen bereits in der ersten Welle von Frauenbewegung im 19. Jahrhundert erkennen, die im Wesentlichen um die Frage von Integration in die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft konkret in den gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Politik, Erwerbsarbeit und Besitz zentriert waren. Wie Sie vielleicht wissen, ist es jetzt so, dass in der damals dominanten Strömung der bürgerlichen Frauenbewegung ein differenzfeministisches Weltbild dominiert, das wahlweise kulturalistisch oder naturalistisch-biologistisch begründet worden ist. Der Wahlspruch ist mehr oder weniger, ja, wir sind anders als der Mann und wollen es auch ewig bleiben, aber wir verlangen gleiche Rechte und gleiche Partizipation. Der Deal, auch warum das teilweise bei Männern ganz gut anschlussfähig wird, zum Beispiel bei Simmel, ist zu sagen, weil wir so anders sind, nehmen wir euch A, nicht das weg, was ihr Männer die ganze Zeit macht und ihr eigentlich auch viel besser machen könnt. Also das heißt, keine Angst, auch wenn ihr uns gleichberechtigten Zugang zu Bildung und so weiter und so fort gebt, werden wir uns ja eh auf die medizinischen, pflegetechnischen, erziehungstechnischen Berufe konzentrieren, für die es doch auch so und so gerade einen viel höheren gesellschaftlichen Bedarf gibt, der wächst ja ständig. Ne? Und wir ergänzen euch nur, wir verdrängen euch nicht. Das ist sozusagen der implizite Deal an der Geschichte. Und gleichzeitig auf der größeren, im größeren narrativen Rahmen ist es sozusagen das Versprechen, dass die Widersprüche und Destruktionsdynamiken der bürgerlichen Gesellschaft halt irgendwie durch die Implementierung oder die stärkere Implementierung dieser weiblichen Seite halt irgendwie wieder heil gemacht werden können. Also das ist sozusagen so ein bisschen das, warum zum Beispiel auch Georg Simmel so bestimmte Konzepte von weiblicher Kultur in den entsprechenden Aufsätzen sehr begeistert aufgreift und auch in aktiver Unterstützung dieser Form von Frauenemanzipation ist, einfach weil es ihm sozusagen als eine Möglichkeit, als ein Korrekturprinzip von dem erscheint, was bei ihm selbst in der Technik- und Kulturkritik als das Problematische der modernen Gesellschaft bestimmt ist. Der Haken an der Sache ist jetzt natürlich, dass sich die entsprechenden Konzeptionen der weiblichen Kultur auf ein Familien- und Geschlechterbild die ganze Zeit bezogen, das erst im Zuge der Auflösung älterer sozialer, kultureller und politischer Bindungsformen durch den Aufstieg des Kapitalismus entstanden war. Vereinfacht gesagt geht es um eine Geschichte, in der früher von pluralen Institutionen garantierte Reproduktionstätigkeiten auf die Residualkategorie von kleinfamiliärer und dort überwiegend weiblicher Gratistätigkeit ausgelagert werden mussten. So sind die Verlagerungen von Erziehungs-, Fürsorge- und Pflegeaufgaben in den häuslichen Sonderkreis der Kleinfamilie oder die strukturelle Überlastung der romantischen Liebe mit der Aufgabe, sämtliche durch unpersönliche Systemlogiken unerfüllbar gewordenen persönlichen Bedürfnisse nach Zuwendung, Anerkennung, Sexualität, Akzeptanz, Sicherheit, anerkannt werden als vollständige Person und vollständiges Subjekt, das nicht nur in irgendeiner Teilfunktion interessiert. Also diese Auslagerung dieser ganzen Bedürfnislagen und Funktionen auf das Konstrukt der romantischen Liebe sind ihrerseits erst ein Produkt der Auflösung der Großfamilie und anderer kollektiver Bindungs- und Reproduktionsformen, etwa im dörflichen Gemeinwesen, städtischen Zünften und Gilden und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich ein Paradox, weil man fordert eigentlich etwas, was dieser Gesellschaft entstammt, was sich aus dieser Gesellschaft entwickelt hat, ein und glaubt gleichzeitig, es könnte sozusagen der Weg zur Emanzipation sein, wenn man jetzt genau das wird und genau für diese Aufgaben einsteht, die einem so und so die ganze Zeit schon zugeschrieben worden sind oder die so und so auf eine bestimmte Seite einer Geschlechterunterscheidung ausgelagert werden sollte. Gut, die Gegenposition zu dieser Position, ach ja, ein anderes Problem ist natürlich, wenn Sie verstehen wollen, warum sich die weibliche Frauenbewegung, also die bürgerliche Frauenbewegung 1933 in Deutschland so problemlos hat gleichschalten lassen. Also problemlos ist jetzt auch übertrieben, es gibt natürlich Widerstände, weil diese Widerstände sind eher marginal und der Dachverband Deutscher Frauen zum Beispiel löst sich freiwillig auf, weil man halt sagt, okay, die nationalsozialistischen Verbände geben uns ja jetzt eh die ganze Zeit das, was wir immer gefordert haben, weil jetzt ist ja die Mutterschaft gesellschaftlich anerkannt und es gibt auch sozusagen in so bestimmten natur- und kosmologischen Vorstellungen entspricht das Geschlechterbild des Nationalsozialismus eben durchaus dem und setzt das fort, was auch in diesem differenzfeministischen Weltbild schon immer angelegt gewesen ist. Gut. Eine Gegenposition zu diesem oft technikkritischen bis technophoben Technikdiskurs im Umfeld der bürgerlichen Frauenbewegung findet sich zeitgleich schon im proletarischen Geschlechterdiskurs, der die Umwälzung im Produktions- und Reproduktionssektor durch veränderte Technologien und Organisationsformen stets auch als eine Basis einer grundlegenden positiven Neugestaltung der Geschlechterverhältnisse angesehen hat. So in der klassischen Formulierung von Marx, nachdem er sich halt damit beschäftigt hat, die ganzen bürgerlichen Fabrikkommissionsberichte berichten uns jetzt, wie schrecklich das ist, was in diesen Fabriken mit den Frauen und Kindern passiert. Das marxische Argument ist, so furchtbar und ekelhaft nun die Auflösung des alten Familienwesens innerhalb des kapitalistischen Systems erscheinen mag, so schafft nichtsdestoweniger die große Industrie mit der entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen Personen und Kindern beiderlei Geschlechts ohne Ansehen des Geschlechts in gesellschaftlich organisierten Produktionsprozessen jenseits der begrenzten Sphäre des Hauswesens zuweist, die neue ökonomische Grundlage für eine höhere Form der Familie und ein höheres freieres Verhältnis beider Geschlechter zueinander. Das ist die Vorstellung. Das sieht alles ganz furchtbar aus, aber zum Beispiel ganz, ganz einfach gesagt, Lohnarbeit, die Frauen verdienen schlechter, es geht ihnen nicht gut, aber gleichzeitig bedeutet Lohnarbeit Entbindung aus dem häuslichen Sonderkreis. Ne? Man ist sozusagen prinzipiell nicht mehr abhängig von einem Erwerbseinkommen des Mannes und so weiter und so fort. Deswegen auch neue Freiheitsgrade. Das ist das, was da drin steckt. So sehr die kapitalistischen Produktionsverhältnisse eine echte Emanzipation blockierten, so schufen sie in diesem Bild doch durch die Auflösung der Familienverhältnisse ebenso wie durch die neuen Möglichkeiten von Technik und Arbeitsorganisation die künftige Möglichkeit ihrer Überwindung in einer postkapitalistischen Gesellschaft. Postkapitalistisch deswegen nochmal Marx: Eine wirkliche Gleichberechtigung von Frau und Mann kann erst eine Wahrheit werden, wenn die Ausbeutung beider durch das Kapital beseitigt und die private Hausarbeit in eine öffentliche Industrie verwandelt ist. Dies markiert jetzt in gewisser Weise gleichzeitig auch die Grenzen und Ambivalenzen des späteren sozialistischen Technikdiskurses in Bezug auf Geschlechterphasen. Oft sind Geschlechterfragen auch Geschlechterphasen, das war jetzt ein Freundschaftssprecher. In Bezug auf Geschlechterfragen. So zum Beispiel bei August Beben und Clara Zetkin. In vielen Bereichen war dieser seiner Zeit, respektive den ideologischen Grenzen der bürgerlichen Frauenbewegung und des bürgerlich-feministischen Diskurses, durchaus weit voraus. Etwa in der Entwicklung eines radikal-konstruktivistischen Geschlechterverständnisses, das auch die materielle Produktion und Formung des Körpers als Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse begreift, oder in der Entwicklung eines entsprechenden egalitätsfeministischen Ansatzes, der die in Männer und Frauen unterteilten Menschen als prinzipiell gleichartig und gleichwertig behandelt und sogar schon ahnte, dass eine Emanzipation von Frauen nur in dem Maße gelingen kann, wie es den Männern gelingt, sich aus den ebenfalls komplementär vereinseitigten Rollenerwartungen und Rollenzumutungen zu befreien. Das sind Gedanken, die finden Sie bei Clara Zetkin und sehr viel früher, nämlich schon 1840 zum Beispiel bei Friedrich Engels. Zugleich aber, also Sie merken schon, irgendwie ist mir dieser proletarisch-sozialistische Geschlechter durchaus sympathischer. Zugleich aber ist es so, das ist das Problem und die Grenze, dass die Umgestaltung der Geschlechterverhältnisse auf dem kommunistischen Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt wird und zugleich der Glaube mitunter zumindest erweckt wird, dass die umfassende Technisierung und Industrialisierung aller Lebensbereiche möglich wäre und zugleich die vergeschlechtlichenden Hierarchien in der Arbeitsteilung automatisch verschwinden würden, wenn man das Ganze nur als öffentliche Industrie organisiert. Es gibt da auch bei Marx wieder andere Aussagen. Marx ist da wie immer sehr widersprüchlich, aber es gibt doch eine dominante Linie des späteren sozialistischen Geschlechterdiskurses, die genau das akzentuiert. Dass das nicht funktioniert, sehen wir ja heute ganz gut, denn die Utopie, dass sehr, sehr weite Teile der Hausarbeit, nämlich im Bildungs-, Erziehungs-, Gesundheits- und Pflegesektor, in eine öffentliche Industrie verwandelt worden sind, die ist auch unter kapitalistischen Bedingungen weitgehend erfüllt. Gleichzeitig wissen Sie, dass gerade dort die hochgradig geschlechtsspezifischen Segregationsmuster am stärksten weiter am Laufen sind. Das heißt, allein diese partielle Veränderung der Organisationsform, der technischen Organisation und Machbarkeit verändern eigentlich in den grundlegenden Verhältnissen nicht unbedingt etwas. Seit den 1960er und frühen 70er Jahren gab es dann dessen ungeachtet auch eine neue, ähnlich gelagerte Verbindung von Geschlechterdiskursen im eher bürgerlichen Feminismus. So war es kennzeichnend für die vor allen Dingen in Großbritannien und den USA aktive Frauengesundheitsbewegung, Kenntnis und Kontrolle des eigenen Körpers über Sexualität und Fruchtbarkeit als entscheidend für die Befreiung von Frauen anzusehen. Der Diskurs um die mit den Durchbrüchen in der Reproduktionsmedizin nochmals deutlich erweiterten Möglichkeiten körpertechnologischer Gestaltung der biologischen Reproduktion wiederholt prinzipiell die in den bisherigen Geschlechterdiskursen bereits weitgehend bekannten Motivkomplexe von Befreiungsutopie einerseits und der Vision einer Reproduktion oder ungeahnten Ausweitung patriarchaler Herrschaftstechniken andererseits. Die geteilten Prämissen, dass die neuen technischen Eingriffs- und Gestaltungsmöglichkeiten die biologische Reproduktion die Überwindung der körperlichen und biologischen Bedingungen und Grenzen der gesellschaftlichen Reproduktion vollendet, führt auch hier also wieder zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen in der Frage der gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen. Die befreiungspolitische Emphase brachte Claudia von Wernhoff auf die eingängige Formel: ohne Leib keine Leibeigenschaft, oder wo keine Natur oder keine Unterwerfung. Die technischen Durchbrüche, besonders im Bereich der In-vitro-Fertilisation, schienen so als ein Markstein für den Übergang von einem biologischen in ein biotechnisches Zeitalter, für das Sulamit Firestone in ihrem Klassiker The Dialectic of Sex schon 1970 die Befreiung der Frauen von der Tyrannei der Fortpflanzung durch jedes nur mögliche technische Mittel ausgerufen und gefordert hatte. Demgegenüber integriert jetzt der technophobe Diskurs aus dem Umfeld des Ökofeminismus und Binozentrismus dieselben Entwicklungen dahingehend, dass hier der weibliche Körper in ein Zitat Brutbordell unter der Verfügungsgewalt der männlichen Technik zur Produktion optimierter und makelloser Babys verwandelt würde. So die schon erwähnte Gina Correa. Oder die neuen Durchbrüche in der Reproduktionsmedizin werden ganz einfach auf uralte maskuline Impulse zurückgeführt, die, Zitat, natürliche Kreativität und potenziell verunreinigende Macht der weiblichen Fortpflanzung einzudämmen, zu begrenzen und zu behindern. So Ann Oakley. Wenigstens stand in diesem Fall hinter dem männlichen Impuls zur technischen Kontrolle nicht der sonst immer unterstellte Phallozentrismus, den andere Autoren etwa in der Form von Raketen oder Reagenzgläsern zu erkennen meinten, sondern die doch mal wesentlich originellere These eines konstitutiven männlichen Gebärmutterneides. Aus demselben Umfeld von Ökofeminismus und Binozentrismus gab es seit den 1980er Jahren dann auch wieder entsprechende Forderungen, dass eine genuin weibliche Wissenschaft und Technik zu entwickeln sei. Diese sollte als mütterliche, hegende, fürsorgliche Technik, eine Technik des Herzens sein, welche auch die durch die männliche, destruktive Technik der Hand und des Hirns geschundene Ökosphäre wieder heilen würde. Dahinter stand die Überzeugung, dass, Zitat, diejenigen von uns, die weiblich geboren werden, weniger stark der Natur entfremdet seien, so Susan Griffin, wobei Kriege und Naturzerstörung ebenfalls auf die Gebärfähigkeit der Männer zurückgeführt wurden, die zum respektlosen Umgang mit dem Leben führten. Interessant ist dann natürlich die Frage, warum diese ökologischen Zerstörungsdynamiken sich nicht in jeder Gesellschaft durchgesetzt haben, wo es Männer gab, sondern erst in der Moderne. Also das zeigt schon wieder, dass an diesen Deutungen halt auch irgendwo ein Haken ist. Übersehen wurde dabei zudem, wie schon in den Betten des 19. Jahrhunderts um die weibliche Kultur, dass die dahinterstehenden Vorstellungen von Natur und Weiblichkeit hochgradig veränderliche kulturelle Kategorien sind, die in diesem Fall zudem vollständig dem patriarchalen Wissenschafts- und Technikdiskurs seit dem 16. Jahrhundert entnommen waren. Also genau den Diskurs, den man ja eigentlich bekämpfen wollte. Ich möchte jetzt nur noch betonen, dass sich dieselben hier kurz veranschaulichten Argumente jetzt in tausend anderen Diskursen wiederfinden würden. Wenn man sich zum Beispiel die Debatte um die Haushaltstechnik anguckt, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert schon mal ansetzt und dann ganz, ganz massiv in den 60er, 70er Jahren geführt wird, haben Sie auch immer genau diese zwei Unterscheidungen. Haushaltstechnik nimmt den Frauen die Arbeit ab, schafft damit unglaublich viele Freiheitsgrade, ist Schrittmacher der weiblichen Emanzipation, weil durch Haushaltstechnik die Frauen erst instand gesetzt werden, zum Beispiel die Zeit zu haben, sich zu organisieren oder die Zeit zu haben, eine eigene Lohnarbeitskarriere anzustreben. Gegendiskurs, Haushaltstechnik heißt, dass sozusagen das patriarchale Prinzip der technischen Naturbeherrschung und Gestaltung auch in die letzte davon noch verschonte Sphäre, nämlich in den häuslichen Sonderkreis, eindringt und dort gleichzeitig die spezifischen Kompetenzen und Fähigkeiten von Frauen zerstört und unterminiert, nicht mehr nachfragt und damit eben gleichzeitig ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Entmachtung und Entautonomisierung ist. Wenn man ein bisschen, also würde ich zumindest sagen, wenn man genauer drauf guckt, stellt man fest, dass Haushaltstechnik ein Nullsummenspiel ist in vielen Bereichen. Sie bewirkt eigentlich von sich aus gar nichts, weil es in den meisten Fällen so ist, dass wenn Sie sich Zeitstatistiken angucken, dass alles, was Haushaltstechnik an, in Anführungszeichen, Befreiung von Reproduktionstätigkeiten bewirkt hat, meistens dadurch wieder aufgefressen wird, dass gleichzeitig die Reproduktionstätigkeiten massiv individualisiert worden sind. Und früher war halt sozusagen Wäsche waschen, Brot backen und so fort ist unglaublich zeitaufwendiger. Gleichzeitig sind das meistens kollektiv arbeitsteilige Praktiken, die nicht jede Frau allein für sich in der kleinen heimischen Küche erledigen muss, sondern die halt gemeinschaftlich erledigt werden, und Kollektivarbeit und Arbeitsteilung hat halt immer auch produktivitätssteigernde Effekte, spart damit eigentlich auch wieder individuelle Arbeitszeit ein. Deswegen Nullsummenspiel, also das heißt, da wird sozusagen mehr eingeheimnisst, als wirklich drin steckt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass die Durchdringung des Haushalts mit neuer Technologie natürlich irgendwelche alten Fähigkeiten und Kompetenzen zum Verschwinden bringt, dafür natürlich auch neue hervorbringt und entwickeln lässt. Ne? Und ähnliche Debatten könnte man jetzt durchspielen, das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, an dem Zusammenhang von technischer Umgestaltung der Produktions- und Lohnarbeit und der Veränderung der Geschlechterverhältnisse im Bereich der Produktions- und Lohnarbeit. Da können Sie dann auf der einen Seite das Argument finden, das wäre die Fortsetzung des schon genannten Marxischen Arguments, in dem durch Technik, durch technische Vereinfachung teilweise auch von vorher exklusiv männlichen Tätigkeiten, mehr Frauen in die Fabriken kommen, werden sie aus dem Haus emanzipiert, gleichzeitig werden ihnen neue Tätigkeitsfelder, Berufsmöglichkeiten eröffnet, deswegen emanzipatorisch. Die andere Seite, in vielen Fällen dient Technik einfach nur dazu, sozusagen eine betriebliche Segregation wieder einzuführen, das heißt, die männlichen Maschinenmeister sichern sich die gut qualifizierten und hochdotierten Positionen. Die Frauen machen die schlecht gelohnte Drecksarbeit. Nun ist das eine Sache, die sich sehr, sehr häufig einstellt. Wenn man jetzt aber genau sich den historischen Entwicklungsgang anschaut, wird man feststellen, dass natürlich die Durchsetzung von neuen Technologien in der Produktionssphäre immer genauso eng mit Geschlechterverhältnissen verwoben war wie mit Klassenverhältnissen. Und immer auch genauso eng mit irgendwelchen Kämpfen und Veränderungen von Geschlechterverhältnissen verwoben war, wie mit Kämpfen und Veränderungen von Klassenverhältnissen. Aber der Ausgang ist dann extrem offen. Also das heißt, es gibt Durchsetzungen von neuen Technologien, die führen zu der einen Entwicklungslinie, es gibt welche, die führen zu der anderen. Und das hängt von tausend Faktoren ab. Das hängt vom Stand der allgemeinen Bildung zu dem Zeitpunkt ab, das hängt von konkreten gesetzlichen und politischen Maßnahmen ab, das hängt von Arbeitsmarktpolitik ab, das hängt von sozialen Kämpfen innerhalb der Betriebe und innerhalb von Gewerkschaften ab und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, deswegen können Sie auch da nicht eindeutig sagen, Technik oder Technik befreiend, emanzipierend oder repressiv. Gut. Wir müssen zum Schluss kommen und das Problem ist jetzt, moderne Sozialwissenschaftler können Ihnen in solchen Feldern ja immer nur sagen, wie man es nicht machen soll. Ne? Das heißt, man zeigt erstmal auf, was sind sozusagen die Scheuklappen, die ein bestimmter Diskurs vielleicht aufgesetzt hat bisher. Und dann hat man aber gar nicht mehr die Zeit, auch noch zu zeigen, wie wäre denn jetzt die richtige Geschichte. Das Problem an der Sache ist, wenn Sie die Sache anders erzählen wollen, anders rekonstruieren und verstehen wollen, dann können Sie die Antworten nicht so einfach setzen, wie in diesen klar unterschiedenen Optionen, Emanzipations- oder Repressionseffekt, sondern Sie müssen sich halt sehr, sehr viele ambivalentere gesellschaftliche Prozesse angucken, und das heißt, das würde auch sehr, sehr viel länger dauern. Ich sehe jetzt nochmal dieselbe. Also tatsächlich, ich schreibe meine Habilitation dazu und das wird wahrscheinlich wieder irgendwie ein 300 oder 400 Seitenbuch werden. Das heißt, man macht sich dann auch mehr Arbeit und das kann man in einem Vortrag dann nicht zusammenfassen. Ich kann und will also, nachdem ich einige der epistemologischen Grenzen und Denkbarrieren aufgezeigt habe, Ihnen nicht sagen, wie das Verhältnis von Geschlecht und Technik nun wirklich beschaffen ist. Einfach weil ich denke, dass man sich von der Voraussetzung schon mal verabschieden muss, dass es das Geschlecht und die Technik, zwischen denen dann irgendein Verhältnis erst nachträglich bestünde, überhaupt gibt. Also der Witz der ganzen bisherigen Ausführungen ist, dass sie darauf hinauslaufen, dass zwischen technologischen Entwicklungen und Geschlechterverhältnissen, genauso wie zwischen technologischen Entwicklungen und anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, immer sozusagen dynamische Wechselwirkungsbeziehungen und Relationen bestehen und dass sich das, was eine Technik ist, wie sie wirkt, erst in dieser Beziehung entscheidet und dass sich das, was Geschlecht ist und wie Geschlecht konstruiert und praktiziert wird, erst in diesen Relationen entscheidet. Ne? Deswegen gibt es nicht das eine Substrat, auf das man sozusagen die Erklärung und Analyse dann zurückführen kann. Wenn es jetzt keine Antwort auf die Frage geben kann, was das Wesen von Geschlecht und Technik eigentlich ist, dann kann ich Ihnen zumindest noch mit auf den Weg geben, wie man aus meiner Sicht wenigstens die Fragen richtig stellen kann. Und das ist eigentlich für Wissenschaft, die ja auch ein Denkabenteuer sein soll, so und so immer interessanter, neue Fragen zu stellen, als irgendwelche Antworten zu bekommen. Ich will also jetzt an einigen Merksätzen kurz erläutern, wie man das sinnvoll erfassen kann. Und die vielleicht an einigen Beispielen noch ausführen. Keine Angst, das sind nur 7 Merksätze, also das heißt, wir sind gleich durch. Erstens, es gibt keine Determination gesellschaftlicher Entwicklung und Verhältnisse durch die technische Entwicklung. Muss ich jetzt auch nicht nochmal weiter erläutern, das sollte klar geworden sein. Zweitens, der Stand der Technik konstituiert jeweils einen Möglichkeitsraum der prinzipiell erreichbaren Arbeitsproduktivität und damit auch der prinzipiellen Gestaltungsspielräume der gesellschaftlichen Verhältnisse und der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Nur weil auch die Art und Weise, wie Gesellschaft ihr Naturverhältnis organisiert, ja was Wandelbares und sehr, sehr Wichtiges ist. Über die Art und Weise der Verwendung oder der Nichtverwendung einer bestimmten Technik entscheiden aber andere Aspekte innerhalb der Gesamtkonfiguration der gesellschaftlichen Verhältnisse. Was heißt das jetzt? Ich mache es mal mit Mais. Mais hat einen wesentlichen Vorteil. Das Zeug wächst wie Unkraut und unter bestimmten Bedingungen fast von alleine. Das heißt, eine bestimmte Agrikultur, die sozusagen auf der Basis von Maisanbau sich entwickelt, hat im Unterschied zu Gesellschaften, die sich auf der Basis von Weizenanbau entwickeln, einen Vorteil: die Jungs und Mädels haben unglaublich viel Zeit, weil sozusagen eine wesentliche Grundlage der natürlichen Reproduktion des Gemeinwesens fast keine Arbeit erfordert, jedenfalls nicht im Vergleich zum Weizen. Ne? Jetzt können Sie sich die Frage stellen, was macht man mit dieser unglaublich vielen Zeit? Und da ist das Problem, da gibt es jetzt endlos viele Möglichkeiten. Als die Europäer im Zuge der sich schon konstituierenden kapitalistischen Weltwirtschaft im 17., 18. Jahrhundert den Maisanbau forcieren, ist ihnen vollkommen klar, was sie damit machen. Wenn jetzt weniger Arbeit in die Landwirtschaft gesteckt werden muss, genauso wie bei der Kartoffel, das ist ein ähnlicher Effekt, dann können wir die Leute viel länger irgendwo anders arbeiten lassen, damit die irgendwelchen anderen Körner produzieren. Ne? Die Sache ist, das haben die Inkas, die den Mais früher angebaut haben, nicht gemacht. Gut, die haben auch nicht was gemacht, was wir uns vielleicht heute als was Schöneres vorstellen könnten. Man macht in der Zeit einfach nur Kunst und Kultur, sondern die haben auch irgendwelche ganz komisch uns heute erscheinenden Religionsbeziehungen mit Menschenopfern und allem Möglichen mit hervorgebracht, weil Arbeitskraft musste man ja nicht einsparen, dann konnte man sich auch das leisten. Ne? Also das heißt, es ist auch nicht unbedingt das, was man sich wünschen würde, aber es ist sozusagen eine ganz andere Nutzung der durch eine bestimmte agrikulturelle Technik eröffneten Möglichkeit, dass irgendwie mehr freie Zeit für irgendwas anderes zur Verfügung steht. Nachlesen können Sie das bei Fernand Caudel zum Beispiel, ganz schön, der halt einfach Mais, Weizen, Reis sich anguckt, wie das sozusagen eine Bedingung, aber keineswegs eine Allerklärung für die unterschiedlichen Entwicklungen von Kulturen in Südamerika, Mitteleuropa und China, beziehungsweise Südostasien generell auch werden konnte. Gut, anderes Beispiel. Ne, Sie sind alle gewohnt, Sie kennen die Geschichte, James Watt erfindet die Dampfmaschine, was nicht stimmt, weil er hat sie nicht erfunden, sondern nur wesentlich verbessert, weil er das Kapital dazu bekommen hat. Und schwupps geht die industrielle Revolution los. Haken an der Sache, das Wirkungsprinzip der Dampfmaschine ist schon im alten Ägypten und dem antiken Griechenland bekannt. Und wofür nutzt man es? Man macht irgendwelche komischen Automaten, damit sich im Tempel die Türen von selbst öffnen. Und niemand kommt auf die Idee, dass diese Technik jetzt irgendwie die Handwerkstechniken und Produktionsbeziehungen umwälzen könnte. Ne? Also das heißt, die Möglichkeit ist da, aber die Art und Weise, was jetzt daraus gemacht wird, hat wieder was mit gesellschaftlichen Wertsetzungen und Orientierungen zu tun, die zum Beispiel in die Frage zentriert sind, es gibt Gesellschaften, die denken, also das ist statisch strukturiert, die Reproduktion unserer allgemeinen Bedürfnisse funktioniert ja mit diesen Handwerkstechniken super, wir haben auch genügend Arbeitskräfte im Land, warum sollen wir jetzt irgendwie mehr produzieren? Unsere Arbeiter kriegen Honigbier, damit sind die auch zufrieden. Ne? Warum jetzt irgendwas investieren? Das heißt, die Logik, dass man sozusagen die frei verfügbare Arbeitskraft und die höhere Arbeitsproduktivität wieder in die Produktion zurücklenkt, wie das kapitalistische Gesellschaften tun, wo dann auf einmal klar ist, dass die Dampfmaschine wirklich was auslösen kann, ist sozusagen wieder aus den gesellschaftlichen Verhältnissen und Zweckbestimmungen von menschlicher Tätigkeit zu erklären und aus nichts anderem. Letztes Beispiel, Schiffe und Schwarzpulver. Wir wissen ja alle sozusagen aus einem bestimmten technikdeterministischen Narrativ, die Europäer waren so fit und konnten sich so weit über die Welt ausbreiten, weil wir natürlich nicht nur die bessere Kultur hatten, das ja sowieso. Deswegen sind ja auch unsere Menschenrechte universal und nicht irgendwelche anderen. Sondern weil wir auch sozusagen technisch immer ganz vorne dabei waren. Das heißt, wir haben das Schwarzpulver erfunden und wir hatten einfach die besseren Schiffe. Wissen Sie vielleicht, auch ohne Proben oder andere gelesen zu haben, die Chinesen hatten das Schwarzpulver schon 300 bis 500 Jahre länger. Die hatten eine hochentwickelte Technik von Feuerwerkskörpern und Raketen, aber niemand ist jemals auf die Idee gekommen, das Zeug als Waffentechnik einzusetzen. Also das ist, und sie hatten auch die besseren Schiffe, aber sie hatten aus irgendwelchen Gründen, man könnte das beschreiben, weil sie ein Weltreich mit bestimmten Grenzen waren, in denen dann alles organisiert blieb, während eine Weltwirtschaft expansiver sein kann, weil sie nicht an bestimmte Grenzen gebunden ist. Aber das wäre jetzt wieder voraussetzungsreich und ein anderer Vortrag. Ne? Sie hatten einfach andere gesellschaftliche Verhältnisse und deswegen hatte diese Technik nicht diese Wirkung. Das ist also damit gemeint, Technik eröffnet einen Möglichkeitsraum, legt aber überhaupt noch nichts fest. Und alles Gute oder Unangenehme technischer Wirkung muss anders erschlossen und erklärt werden. Drittens, Techniken sind in ihrer Entstehungs- und Durchsetzungsgeschichte stets in gegebene Herrschafts-, Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse eingebunden und durch sie geprägt. Hinsichtlich ihrer gegenwärtigen und künftigen Verwendungs- und Veränderungsmöglichkeiten bleiben sie aber neutral. Das ist jetzt damit gemeint. Ich will damit eine Unterscheidung einführen, die relativ wichtig ist, im Unterschied zu dieser Frage, ist die moderne Technik, weil sie in bestimmten Entwicklungskontexten, die ich ja auch gezeigt habe, entwickelt worden sind, die was mit der Durchsetzung von bestimmten geschlechtlichen Dominanz- und Arbeitsteilungsverhältnissen zu tun haben, ist die moderne Wissenschaft und Technik deswegen inhärent patriarchal und steht auch keinen anderen Möglichkeiten offen. Oder die Gegenoption, sie ist eigentlich ganz neutral und das Problem ist nur, die Frauen durften bisher nicht. Warum ist das nicht so einfach? Ich mache ein Beispiel, das wieder aus einem anderen Kontext kommt, aber das vielleicht gut veranschaulicht, worum es geht. Ich bin Soziologe, das heißt, ich interessiere mich natürlich immer für Statistiken, weil mir Statistiken unglaublich viel sagen. Wenn ich mich jetzt als Soziologe mit der Geschichte der Statistik und insbesondere der Geschichte von Statistik in Deutschland auseinandersetze, habe ich ein Problem. Ich stoße da auf was ganz Hässliches, weil die Vorläuferinstitutionen des Statistischen Bundesamtes, Leute, die bei mir manchmal in Veranstaltungen sitzen, kennen die Geschichte schon, dürfen jetzt die Ohren zumachen. Aber die Vorläuferinstitution des Statistischen Bundesamtes ist das Reichsamt für Erbstatistik. Das Reichsamt für Erbstatistik entwickelt, verbessert statistische Erfassungsmethoden mit einem ganz bestimmten Zweck. Es geht um die totale Erfassung von lebensunwerten Leben, von psychischen Krankheitsdispositionen, von jüdischer Herkunft, von irgendwelchen anderen rassischen Zuschreibungen und so weiter und so fort für die spätere Selektion. Ne? Interessanterweise, das zeigt dann auch wieder, das ist kein deutscher Sonderfall, sondern passt eigentlich sehr, sehr schön in die damals generelle gesellschaftliche Entwicklungslogik als eine Option. Das Reichsamt für Erbstatistik und einige Leute, die dort arbeiten, können ihre Techniken entwickeln mit Finanzierungsmitteln der Rockefeller und Ford Foundation, also mit Finanzierungsmitteln aus Amerika ab 36 erstmal, weil Deutschland einfach als Vorreiter in der Eugenik gilt. Gut, ich komme zum Schluss. Das Interessante ist jetzt, natürlich habe ich diese hässliche Geschichte und diese technischen Entwicklungen sind nicht unabhängig davon. Es wäre eine Illusion, ich könnte das unabhängig davon machen. Die wesentliche Frage ist jetzt, sind damit sozusagen alle Informationen, die ich aus einer bestimmten Statistik, die mit exakt diesen Mitteln erarbeitet werden kann oder verwendet werden kann, darauf festgelegt, genau diese Wirkung zu haben? Oder können sie nicht auch irgendwelche bestimmten gesellschaftlichen Abhängigkeits- und Strukturmuster aufzeigen, die man bisher nicht kannte und zu Aufbruch der Geschlechterverhältnisse und zu denen sich die Gesellschaft dann wieder anders und aktiv verhalten kann? Ne? Das ist damit gemeint, dass in den Anwendungsmöglichkeiten oder auch Veränderungsmöglichkeiten Technik dann neutral bleibt und letzten Endes auch in der Entscheidung, ob man eine bestimmte Technik anwendet oder nicht. Weil das ist ja auch der wesentliche Punkt, ne? Das ist die Fiktion, weil die Atombombe da ist, muss sie auch verworfen werden. Das stimmt in einer bestimmten Gesellschaft, in einer bestimmten Kultur tatsächlich. Aber nur weil Schwarzpulver da ist, muss man keine Schießwaffen konstruieren. Das zeigt dieses chinesische Beispiel. Ne? Also die Frage liegt wieder woanders. Andere Variante. Herrschaftsreproduzierende und emanzipatorische Potenziale einer Technik sind nie klar trennbar, sondern unmittelbar miteinander verbunden und immer Effekt derselben Sache. Was meint man damit? Konkrete Geschichte kann man bei Foucault in Sexualität und Wahrheit unter anderem erwähnt finden, ist die Geschichte der homosexuellen Bewegung schon im 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Sache ist, auch die homosexuellen Bewegung ist mit einem bestimmten technisch, auch statistisch produzierten Wissen über Homosexualität konfrontiert, das ganz klar als Herrschaftsmittel sozusagen angewendet und entwickelt worden ist. Es geht um das Erkennen und Bekämpfen dieser Perversion. Ne? Das Interessante ist jetzt, dass genau dieses Wissen in sozialen Kämpfen entwendet werden kann, um zu sagen, diese Perversion ist eigentlich gar keine Perversion, sondern es ist was extrem weit durch die Gesellschaft eigentlich streut. Ne? Und, oder auch überhaupt, um sich als irgendwie ein konstitutiv durch diese Eigenschaft gekennzeichnetes Kollektivsubjekt wahrzunehmen. Ja, also das heißt, in dem Moment laufen halt sozusagen Repressionsdimension und Ermächtigungsdimension durcheinander und ineinander und gehen eigentlich so fließend ineinander über, dass man nicht sagen kann, das eine oder das andere. Zweites Beispiel dafür, genau die umgekehrte Wirkrichtung. Sie haben in den 60er und 70er Jahren, vor allen Dingen in den USA, einen extrem wichtigen Diskurs einerseits von feministischen Psychotechniken und auf der anderen Seite von der sogenannten Gay Therapy, also von der Schwulen, also Schwul und Gay ist ja nicht dasselbe, also Schwul ist anders besetzt im Deutschen, deswegen hier wirklich lieber Gay. Also von diesen Ansätzen, das sind ganz klar Empowerment-Techniken. Ne? Es geht da sozusagen um eine Ermächtigung von der Basis aus, wo Frauen oder homosexuelle Männer lernen sollen, mit ihrer Entwertung umzugehen und sozusagen positive Selbstverhältnisse zu entwickeln. Und insofern sind das sozusagen Empowerment-Techniken, die von der Basis einer wirklich subjektiv auch so geführten Befreiungsbewegung ausgehen. Das Wichtige ist, in der späteren Entwicklungsgeschichte werden genau die Ansätze, die aus dieser Ecke kommen, in einen Prozess integriert und eingewoben, den Castell und Anne Lowell als die Psychiatrisierung des Alltags in den USA beschrieben haben, wo es einfach darum geht, eigentlich sozusagen alle Sozialbeziehungen mit diesen Psycho- und Sozialtechniken zu durchsetzen und letzten Endes auch das, was ursprünglich Empowerment-Techniken waren, wieder in irgendwelche Management-Konzepte zum Beispiel zu integrieren. Ja, so, wo Sie das ganz, ganz deutlich sehen, ist zum Beispiel die Geschichte, das wäre wieder ein ganz anderes Thema, von queeren Diskursen und Bewegung und des New Management, wo es eine ganz komische Romanze gibt. Ne? Also das heißt, Sie finden halt auf einmal ein paar Jahre später das, was Befreiungsanspruch und Anspruch auf körperliche Selbstgestaltung und Selbstbestimmung war, finden Sie auf einmal in den schönen Management-Konzepten, wo mit Diversity Management, Diversity Compliance und was war es noch? Noch irgendwas? Diversity? Product Placement oder sowas. Also wo halt irgendwie das Lebensglück und die Arbeitszufriedenheit und die Produktivität von Produzenten, Konsumenten und so weiter und so fort im Gleichschritt gesteigert werden sollen. Und das heißt jetzt sehr vereinfacht gesagt, Sie finden eine Vereinnahmung von Sachen, die emanzipatorisch anfangen, genau in eine andere Logik. Das heißt auch, und zu beachten, in einer warenproduzierenden Gesellschaft, die wesentlich um die Prinzipien von Wertverwertung und damit verbundene Imperative der Steigerung von Arbeitsproduktivität, Expansion, Wachstum und damit irgendwie auch von Selbstkreativität, Selbststeigerung verbunden ist, gibt es prinzipiell keinen emanzipatorischen Ansatz und keine Technologie oder Gruppenstrategie, die nicht irgendwie vereinnahmt und für die entsprechenden Logiken wieder instrumentalisiert werden kann. Das könnte jetzt sehr fatalistisch wirken. Ich gehe davon aus, sobald man das weiß, haben vergesellschaftete Subjekte auch wieder Möglichkeiten, genau gegen diese Einbindung und Integration und Instrumentalisierung anzukämpfen oder sich dazu wieder aktiv zu verhalten. Okay, letzter Punkt, es gibt keine eindeutig männliche und weibliche Technik, das hatten wir ja auch schon, ebenso wenig wie es eindeutige männliche oder weibliche Werte gibt. Dazu wäre vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel zu erinnern, gucken Sie sich die Rolle von Frauen in der Waffenproduktion im Ersten und Zweiten Weltkrieg an. In dem Moment, wo Frauen Waffen produzieren, machen sie natürlich das, was jeder macht, wenn er irgendwie, jeder und jede macht, wenn man irgendwie mit Technik hantiert. Man erkennt bestimmte Fehlerquellen, man entwickelt bestimmte Routinen, man optimiert auch bestimmte Verfahren, damit sich das Zeug besser herstellen lässt, damit bestimmte Verfahrensfehler ausgeschlossen werden. Das zeigt Ihnen jetzt zweierlei. Also auf der einen Seite, wenn Frauen andere technische Fähigkeiten entwickeln, dann hat das nicht damit zu tun, dass sie wesensmäßig verschieden sind, sondern dass sie mit anderen Techniken konfrontiert und sozialisiert worden sind. Auf der anderen Seite zeigt es Ihnen auch, dass nur weil Frauen eine Technik anwenden, das nicht auf einmal pazifistischer und friedlicher wird. Ne? Gut, letzter Punkt und damit entlasse ich Sie, wir können gerne noch diskutieren, aber ansonsten entlasse ich Sie mit einem Lektüre-Tipp, wo Sie alles, was ich jetzt versucht habe, in einfachen Worten zu machen, im Prinzip viel komplizierter, aber dafür auch noch interessanter weiter ausgeführt werden, finden können. Das ist ein klassischer Text von Donna Haraway, das Manifest für Cyborgs. Der Vorteil ist, der Text ist so klassisch, dass Sie den in verschiedenen gekürzten Varianten auch in verschiedenen Internet-PDFs und so weiter und so fort einfach weltweit finden werden. Das Interessante ist, der Text ist aus den 80er Jahren, einfach deswegen, weil Donna Haraway aber nicht nur Poststrukturalistin, sondern gleichzeitig auch Marxistin und irgendwie ausgebildete Biologin ist, fasst sie die ganzen Sachen etwas anders an als der damalige Diskurs. Und sie zeigt halt, wie die Veränderung von Körpertechnologien auch im Sinne von irgendwelchen technischen Körpererweiterungen auf der einen Seite sozusagen traditionelle Geschlechtergrenzen aufweichen und überwinden helfen können, wie sie auf der anderen Seite aber auch instrumentalisiert und eingebunden werden können, um genau bestimmte traditionelle Verhältnisse zu reproduzieren. Könnte ich Ihnen jetzt noch drei Beispiele nennen, aber die erspare ich Ihnen, lesen Sie Donna Haraway, dann geht es auf dieser Grundlage irgendwie noch weiter. Und jetzt bin ich für Nachfragen offen. Vielen Dank für die Geduld.